Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. Anarchie. Anarchie. Ob geschichtlich oder brandaktuell? Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchie! Im Folgenden dokumentieren wir als anarchistisches Radio Berlin eine Veranstaltung von Ende Gelände zum Thema Rojava, eine ökologische Revolution? Die Veranstaltung fand am 23. Juni 2017 im Aquarium in Berlin statt und bestand aus einem Podiumsgespräch mit anschließenden Fragen aus dem Publikum. Gerade letztere boten noch einmal neue Einblicke ins Thema und stellten eine gute Ergänzung zu den Äußerungen der Aktivistinnen auf dem Podium dar. In der Veranstaltungsankündigung hieß es, Rojava bzw. die Demokratische Föderation Nordsyrien hat es vor allem im Widerstand gegen den Islamischen Staat zu internationaler Berühmtheit gebracht. Das Gesellschaftsprojekt hinter den Frontlinien bleibt aber oft unbeachtet. Dabei entsteht in Nordsyrien inmitten des Bürgerkriegs ein alternativer Gesellschaftsentwurf, der wegweisend für alle sein könnte, die ein Leben jenseits von Kapitalismus und Ausbeutung anstreben. In Rojava wird versucht, nach den von Abdullah Öcalan entwickelten Ideen des demokratischen Konföderalismus eine freie Gesellschaft aufzubauen. Dabei nimmt Ökologie zusammen mit der Geschlechterbefreiung einen zentralen Stellwert ein. Anders als in den meisten Gesellschaftsentwürfen der europäischen Linken. Okay, wir würden dann mal anfangen. Genau, schön, dass der Saal so voll geworden ist. Wir haben uns jetzt auch alle gefunden hier auf dem Podium. Genau, erstmal herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung Rojava, eine ökologische Revolution. Ich bin Florian, ich bin von Ende Gelände und werde hier so ein bisschen moderieren und vielleicht erstmal noch, warum wir als Deutsch oder in Deutschland aktive Klimagerechtigkeitsbewegung überhaupt für dieses Thema interessieren. Ja, Ende Gelände ist eine Kampagne, eine überregionale Kampagne, die zivilen Ungehorsam gegen Kohle und für Klimagerechtigkeit anwendet. Und eine unserer Grundüberzeugungen ist eben, also auch wenn wir jetzt konkret gegen Kohle oder vor allem Braunkohle kämpfen, dass das Problem von Klimazerstörung, Umweltzerstörung und so weiter nicht dadurch gelöst wird, dass wir einfach technisch ein paar Dinge ändern, also Braunkohle durch Solarzellen austauschen, sondern dass es einen grundlegenden gesellschaftlichen Wandel braucht. Und das war, glaube ich, so ein Grund, warum wir auf das Thema gekommen sind, weil eben im demokratischen Konföderalismus Ökologie so eine zentrale Rolle spielt, genau, was für so linke Gesellschaftsentwürfe sehr, also fast ein Alleinstellungsmerkmal ist und darüber hinaus eben in Rojava versucht wird, das auch in die Praxis umzusetzen. Und genau, dieser Ansatz, die Gesellschaft grundlegend umzukrempeln und dabei der Ökologie so einen hohen Stellenwert zu geben, das hat uns fasziniert. Deshalb haben wir unsere Gäste eingeladen, die uns erklären werden, wie das in Theorie und Praxis aussieht, das Verhältnis von demokratischem Konföderalismus, Ökologie, Frauenbefreiung. Und genau, deshalb würde ich kurz mal die Referenten vorstellen. Also ganz zu meiner Rechten sitzt Michael Knapp, ist Historiker und bei der Kampagne Tatort Kurdistan aktiv. Und auf ganz links sitzt Erjan Alboga von der Ökologiebewegung Mesopotamien. Und die beiden haben zusammen mit Anja Flach ein Buch geschrieben, Revolution in Rojava. Das ist sozusagen genau ein Buch über das, was da passiert. Das liegt auch da aus. Auf dem einen Tisch kann man sich nachher sehr gerne ein Exemplar erwerben. Genau, rechts von mir sitzt Maike Nack von der Stiftung der Freien Frau in Rojava. Und das ist Lara Sommer, ist aktiv bei Ende Gelände Berlin und Teil der Klimagerechtigkeitsbewegung. Und vielleicht noch was kurz zum Raum. Das Aquarium ist ganz neu, gibt es erst seit wenigen Jahren. Und es ist ein Verein, wo Leute aus der Nachbarschaft und andere in verschiedenen Initiativen engagierte Menschen aktiv sind. Und die Idee ist, dass sozusagen der Gentrifizierung und dem Verwertungsdruck, der hier in Kreuzberg stattfindet, genau, was ein Raum entgegengesetzt wird, in dem eben emanzipatorische Politik und Kultur stattfinden kann. Genau, vielen Dank, dass wir diese Veranstaltung hier machen können. Es gibt auch so eine Spendenbox auf dem Tisch da, also alle, die was übrig haben, sehr gerne spenden, damit dieser Raum erhalten bleiben kann. Und um die Ecke gibt es auch eine Bar, also wer noch nicht mit Getränken eingedeckt ist, kann dort auch welche bekommen. Ja, so viel hierzu und jetzt würde ich sagen, fangen wir gleich mal an. Genau, ich habe ja schon den demokratischen Konföderalismus erwähnt. Ich weiß nicht, wie vielen Leuten das was sagt, deshalb würde ich dich, Michael, bitten, mal zu erklären, was denn dieser demokratische Konföderalismus, was sind denn die Grundlagen davon? Ein technischer Hinweis. Das Ganze wird aufgezeichnet für eine Radiosendung und dann auch ausgestrahlt. Genau, wenn Leute was sagen wollen, aber nicht aufgezeichnet werden wollen, sagt ihnen einfach Bescheid und dann wird es rausgeschnitten. Okay, also demokratischer Konföderalismus, natürlich in jetzt 5 Minuten zu erklären, ist eine Herausforderung. Aber ich will's mal versuchen. Also natürlich gehen wir davon aus, Konföderalismus, Konföderation, die Organisation von, sagen wir mal, gleichberechtigten Einzelteilen sozusagen, das ist eine Konföderation. Konföderalismus bedeutet sozusagen das Zusammenarbeiten von einzelnen Räten, von einzelnen Kommunen, von einzelnen radikaldemokratischen Strukturen, das sich vernetzen, um die Gesellschaft selbst zu verwalten und selbst zu organisieren. Vielleicht, wenn wir mal ein bisschen in die Idee reingehen wollen, dann müssen wir uns angucken, was sind die Grundlagen eigentlich von dieser Ideologie oder von diesem Konzept. Das Konzept wurde entwickelt vom inhaftierten Vorsitzenden der kurdischen Arbeiterpartei oder Arbeiterpartei Kurdistans, PKK, Abdullah Öcalan. Und er hat sich da sehr, sehr stark auch in einer kritischen Auseinandersetzung mit vorher einem sehr stark marxistisch-leninistisch geprägten Paradigma der PKK beschäftigt und sich sehr libertären Theoretikern, auch zum Beispiel Murray Bookchin, zugewandt. Das ist die Version, die wir natürlich auch immer wieder aus einer westlichen Perspektive sehr hören, wenn wir das Thema googeln. Ist auch richtig, aber was ganz, ganz wichtig ist, um den demokratischen Konföderalismus zu verstehen, ist, dass er sich auf eine ganz, ganz tiefe gesellschaftliche mesopotamische Tradition beruft. Also darauf beruft sozusagen, davon ausgeht, dass es in der Gesellschaft mal, als die Menschen sich sozusagen zusammengefunden haben, die ersten Menschen in Mesopotamien, die ersten Gemeinschaften gebildet haben, dass es da eben noch keine Hierarchie gab, dass es da noch keine Geschlechterhierarchie gab und dass diese Hierarchien Dinge sind, die mit Gewalt durchgesetzt worden sind, Herrschaft mit Gewalt durchgesetzt worden ist, zum Beispiel der Mensch mit Gewalt von der Natur abgetrennt worden ist. Deswegen, natürlich, sagt man im demokratischen Konföderalismus, es geht nicht darum, jetzt diesen vermeintlich idealen oder realidealen Zustand wiederherzustellen, sondern zu sagen, es gab mal einen hierarchiefreien Zustand, es gab mal einen Zustand jenseits von patriarchaler Unterdrückung und für diese Gesellschaft, für diesen Zustand, der die ganze Zeit über unterdrückt worden ist, für den kämpfen wir. Man sagt, eine Traditionslinie, was mit Gewalt niedergeschlagen worden ist, leistet kontinuierlich Widerstand durch die ganzen Aufstände, Widerstandsbewegungen, Proteste, durch die Geschichte eigentlich bis heute durch. Und das ist der Begriff, den sozusagen die kurdische Bewegung, ganz kurz gesagt, unter dem Begriff demokratische Zivilisation oder demokratische Moderne auch fasst. Und die sieht sie in einem Antagonismus oder in einem Widerspruch zur kapitalistischen Moderne, also zur kapitalistischen Gesellschaft, die eben zerstörerisch ist, die Gesellschaft in kleinste Individualeinheiten zerhackt, die gegeneinander ausgespielt werden, die praktisch so eine absolute neoliberale Konkurrenz aufbaut und Umwelt und Menschen zerstört. Und ich denke, dieser Ansatz produziert was Neues. Wir kommen ja aus einer Geschichte als radikale Linke, die hier in der BRD sozialisiert worden sind, viele von uns, kommen wir aus einer Geschichte der Teilbereichskämpfe. Wir hatten die Anti-AKW-Bewegung, wir hatten antifaschistische Bewegungen, haben diese Bewegungen auch, aber wir sehen natürlich auch immer wieder ganz deutlich, auch gerade bei Ende Gelände oder anderen Projekten, dass es um mehr geht, dass es um einen holistischen Ansatz geht, ein ökologisches Konzept ohne ohne antikapitalistisch zu sein, ohne antipatriarchal zu sein, das geht nicht. Und das ist sozusagen auch das Konzept der kurdischen Bewegung, der Ansatz sozusagen, diese ganzen Widersprüche zusammenzufassen und für eine Gesellschaft zu kämpfen, für eine emanzipatorische Gesellschaft zu kämpfen, jenseits von patriarchaler Unterdrückung und kapitalistischer Kommodifizierung, wenn wir es jetzt mal so sagen wollen. Und vielleicht kannst du noch kurz sagen, was so die einzelnen Bestandteile sind von demokratischen Konföderalismus und was sozusagen das Verhältnis zu Staat und Nation ist? Okay, sehr gerne, natürlich. Der demokratische Konföderalismus ist grundsätzlich ein antinationales Modell. Also nicht nur ein antinationales Modell, sondern auch ein antistaatliches Modell. Das heißt also, sowohl der Nationalstaat als auch der administrative Staat werden als etwas, was der Gesellschaft aufgezwungen wird, abgelehnt. Es geht ja, man geht ja sozusagen davon aus, dass die Gesellschaft von der Herrschaft, vom Staat erobert worden ist. Der Staat verdrängt praktisch die Gesellschaft, zieht immer mehr administrative Macht an sich. Und im demokratischen Konföderalismus geht es darum, jedes Individuum, jeden Teil der Gesellschaft, jede Identität der Gesellschaft die Fähigkeit zu geben, die Möglichkeiten zu geben, sich am politischen Prozess, am gesellschaftlichen Prozess zu beteiligen und da sozusagen Teil davon zu sein. Das Modell ist eben so eine Art, ja, wir können sagen, ein Modell, das auf Räten basiert, das auf Kommissionen basiert und auf imperativer Mandatierung basiert, aber dazu werden wir dann mehr im praktischen Teil vielleicht erzählen. Vielleicht nochmal ganz kurz, das ist ja eines der großen Missverständnisse, was immer von vielen Seiten auch wieder angeführt wird, kurdische Freiheitsbewegung sei eine nationalistische Bewegung oder ähnliches. Nee, es ist eine Bewegung, die lehnt den Nationalstaat wirklich radikal ab, weil sie sagt, der Nationalstaat ist etwas, was in der Geschichte, und schauen wir uns den syrischen Nationalstaat, den türkischen Nationalstaat, was der Nationalstaat im Mittleren Osten oder in Europa angerichtet hat, schauen wir uns das an und sagen, nein, der Nationalstaat ist etwas, was automatisch das Potenzial zum Genozid in sich trägt. Und deswegen bekämpfen wir natürlich das nationalstaatliche Modell. Kurze Antwort, aber wir machen nachher auch noch eine Fragerunde. Gut. Soll ich mal? Okay, die Alternative ist ein Rätemodell, eine Selbstorganisierung der Gesellschaft, wie wir das dann gleich wie wir uns das gleich in Rojava anschauen werden. Wir haben jetzt hier einen theoretischen Einstieg gewählt. Ich denke, es wird sehr viel klarer werden, wenn wir über die Praxis in Rojava dann auch reden werden. Okay, dann machen wir mal weiter. Abdullah Öcalan hat gesagt, eine befreite Gesellschaft ist eine ökologische Gesellschaft. Erjan, woher kommt das, dass Ökologie dermaßen zentral ist in dem theoretischen Konzept demokratischer Konföderalismus? Eins, zwei, drei, ja. Erstmal hallo an alle. Das Paradigma des demokratischen Konföderalismus sagt ja, wir wollen eine demokratische, ökologische und frauenbefreite bzw. geschlechterbefreite Gesellschaft haben. Die Betonung ökologisch hat viele von uns auch selbst, also die in der Bewegung lange drin sind, positiv überrascht. Das kommt daher, dass ich denke, dass die Kurdinnen und Kurden als Gesellschaft oder als Bevölkerung vom Kapitalismus nicht so umfassend eingenommen und verwaltet sind. Dass in der Gesellschaft der Kurdinnen und Kurden solidarische Formen von Miteinander ein bisschen noch da waren, also mehr auf jeden Fall als hier in Europa und auch mehr im Vergleich zu Türken und Türkinnen. Die Kurdinnen und Kurden, der Kapitalismus kam spät, in den 50er Jahren, relativ spät. Ist es auch so, dass die Kurdinnen und Kurden keine starke Affinität zum Staat selbst haben. Der Staat ist für sie nichts Positives, sie identifizieren sich nicht mit dem Staat, sie haben sich arrangiert in der Geschichte durch die Unterdrückung, aber Staat, Polizei, Militär war was immer etwas Unterdrückerisches und Fremdes. So habe ich das auch als Kind aufgenommen. Ökologie, sage ich mal, vervollständigt die anderen beiden Standsäulen Demokratie und Geschlechterbefreiung. Wenn wir Demokratie und Geschlechterbefreiung durchgehend zu Ende denken, würden wir auch zu den Betonungen kommen, die Ökologie aussagen soll. Was sagt zum Beispiel Ökologie aus? Erstmals, dass alle Bereiche des Lebens aus einer kritischen Perspektive betrachtet werden soll. Kritisch heißt um den Schutz der Natur, um das solidarische Miteinander, um die Befreiung und Emanzipation. Konkret heißt das unter anderem die Wirtschaft neu strukturieren, regional solidarisch, an den wirklichen oder grundlegenderen Bedürfnissen orientiert, das Kommunale hervorheben, zu den kommunalen Strukturen oder solidarischen Strukturen würde ich noch sagen, dass bis weit in die 80er Jahren hinein in den ländlichen Gebieten von Kurdistan und auch in vielen Stadtteilen sich Menschen doch sehr unterstützt haben. Ein Beispiel, dass wenn jemand ein Haus gebaut hat, dann alle im Dorf mitgeholfen waren. Das war eine Selbstverständlichkeit. Nun, diese Aspekte, die, wenn wir die uns dann ansehen, heißt das, es darf nicht antikapitalistisch sein, was wir wollen, sonst können wir diese Ziele nicht vervollständigen. Das wurde betont. Nochmal was Grundlegendes, was ich noch hinzufügen würde, ist, wir betrachten die Natur als unseren Körper. Wir sind Teil der Natur. Wir entnehmen alles aus der Natur. Das ist uns in den Städten jetzt meistens weniger bewusst, auch wenn wir das mal irgendwo lesen. Das leben wir nicht so sehr. Die Natur ist die Quelle des Lebens immer gewesen, aber auch der Kultur. Die Kultur, die wir haben, war über die Jahrhunderte, Tausende oder Millionen noch näher an der Natur orientiert. Identität damit auch, immer noch. Auch das spirituelle Leben, das Metaphysische bezieht sich auch sehr stark auf die Natur. Industrialisierung, Urbanisierung wirken dem in dem Sinne entgegen und sind in der Form, wie sie durchgeführt wurden und werden, ein Verrat an dieser Natur, an uns eigentlich selbst, durch die Entfremdung, die wir erleben. Mit der Ökologie, mit der Betonung der Ökologie und insgesamt geht es natürlich um den, um Kampf. Es ist ein Kampf um das Bewusstsein. Im Endeffekt geht es dann darum, die Menschen, die über die Jahrhunderte in ihrem Bewusstsein verändert wurden. Es geht um die Köpfe der Menschen, um die Überwindung, Kritik und Überwindung der kapitalistischen Mentalität. Vielen Dank. Das Mikro funktioniert nicht. Naja, wir haben ja zum Glück zwei. Sozusagen der dritte Bestandteil wurde ja schon gesagt, ist eben die Frauenbefreiung oder Geschlechtergerechtigkeit. Maike, ich glaube, wenn es um Rojava geht, die Bilder, die die allermeisten Leute vor Augen haben, sind eben sozusagen die Kämpferin der YPG, sozusagen als quasi Gegenbild, Gegenpol zum IS. Also es ist auch fast schon klischeehaft, diese Gegenüberstellung. Aber jetzt gibt es ja wesentlich tiefer gehendere Gedanken hinter als so ein plakatives Gut und Böse. Was ist die Stellung von Feminismus und Geschlechtergerechtigkeit im demokratischen Konföderalismus? Und gibt es Verbindung zur ökologischen Frage? Also würdest du sagen, es gibt eine Verknüpfung von Naturausbeutung und Patriarchat? Ja, auch erstmal hallo an alle. Ich freue mich heute mit euch diesen Abend teilen zu können. Ich freue mich nachher auch auf eure Fragen. Ja, auf jeden Fall gibt es eine sehr enge Verbindung, die das, was Michel und Erjan jetzt schon erzählt haben. Also es geht natürlich im Prinzip darum, dass halt in allen Bereichen eigentlich vier Kategorien überwunden werden. Und die stärkste Kraft zu der Überwindung ist eben die Selbstorganisierung von Frauen, weil die das beste Bewusstsein dafür haben, wie eigentlich gesellschaftlicher Aufbau stattfinden kann. Also sowohl in ihrer biologischen Rolle, aber als auch in ihrer historischen Rolle. Und insofern ist es halt so, dass vier Hauptkategorien eigentlich überwinden werden müssen, die zu Unterdrückung führen oder zu Ausbeutung führen. Das sind sowohl also nationale Unterdrückung, das ist Unterdrückung aufgrund von Klasse, das ist Unterdrückung aufgrund von Religion, wenn man historisch zurückgeht. Aber die erste große Unterdrückung hat eben mit der Unterdrückung der Frau stattgefunden, als eben die ersten patriarchalen Strukturen entstanden sind. Das heißt, kurz nach dem Neolithikum mit Beginn der sumerischen Herrschaft hat das stattgefunden. Und das, was halt in Rojava jetzt aufgebaut wird, ist genau sozusagen auch die Zurückverfolgung dessen, wie die verschiedenen Herrschaftsstrukturen aufgebaut worden sind, was auch der Widerstandskampf dagegen gewesen ist. Historisch dazu hat eine sehr starke, also gibt es eine sehr große Bewegung, die eben auch eine umfangreiche Recherche dazu macht. Das nennt sich Genealogie. Das ist eine ist etwas, was in Rojava überall gelehrt wird, beziehungsweise auch miteinander gemeinsam sich auf die Suche gemacht wird, eben Recherche zu machen. Es geht darum, Erjan hatte das schon ein bisschen anklingen lassen, es geht halt darum, die Geschichte nochmal neu zu bewerten, genau anhand dieser Stränge der demokratischen Moderne, also wo haben diese demokratischen Widerstandskämpfe, wo haben die Widerstandskämpfe der Gesellschaft eben gegen die unterschiedlichen Konzepte von Unterdrückung und Ausbeutung stattgefunden. Wenn man jetzt von der Kategorie der Frau ausgeht, geht es halt darum, erstmal auch zu gucken, was bedeuten eigentlich Frauen für die Gesellschaft? Also Frauen werden in der kurdischen Bewegung erstmal als die Lebensgebenden bezeichnet. Alle kennen oder die meisten von euch kennen sicherlich den Slogan Jinjian Azadi, also die Frau ist das Leben und auch die Freiheit. Und davon ausgehend findet eben auch in Rojava eine Neuorganisierung statt. Alle Organisierungsstrukturen, die es in Rojava gibt, von der Kommune über die Räte und dann eben über die übergeordneten Strukturen, wie zum Beispiel die kantonalen Räte und dann jetzt in demnächst auch die der Föderation Nordsyrien, organisieren sich erstmal autonom als Frauenbewegung und eben gehen dann geschlossen in die gemischten Strukturen rein, weil einfach festgestellt wurde über die autonome Frauenorganisierung eine bessere Analyse von den neuen Impulsen für einen Machtaufbau oder auch ja unethisches Verhalten, was eigentlich als ein Angriff auf die Gesellschaft auch verstanden wird, gesehen wird. So viel zur Struktur. Was hat das Ganze mit Feminismus zu tun? Die feministische Bewegung ist sicherlich eine der größten und auch größten Bewegungen und auch eine der Bewegungen, die am meisten sich mit Patriarchat theoretisch auseinandergesetzt hat. Das heißt, sie ist für die kurdische Frauenbewegung natürlich sehr wichtig, auch also sowohl in Theorie als auch in Praxis eine sehr wichtige Grundlage. Sie bezieht sich auch viel auf die Kämpfe und lernt einfach sehr viel aus den Erfahrungen der feministischen Bewegung, versteht sich aber selber als eine Bewegung, die im Mittleren Osten entstanden ist, also keine europäische Bewegung. Der Feminismus ist ja hauptsächlich was eben im Mittleren Osten entstanden ist, im Westen entstanden ist und Insofern findet da auch gerade im Moment sehr spannend, finde ich, so ein neues Zusammenwachsen nochmal statt von Frauenbewegungen weltweit, also sowohl die sich als feministisch bezeichnen, als auch anderen Frauenbewegungen. Ich denke, was halt wichtig ist für die kurdische Frauenbewegung, also die Grundlage für alles, was aus der kurdischen Frauen, aus der kurdischen Bewegung heraus organisiert wird, ist eben auch der Schwur dazu, den Kampf so zu organisieren, dass eben die Befreiung als Frau, die Befreiung vom Patriarchat und die Befreiung auch als Mensch stattfindet. Das heißt, in allen Arbeiten findet eben genau diese Entschlossenheit auch statt. Das, denke ich, ist etwas sehr Wichtiges. Aber es geht noch einen Schritt weiter als das, was der Feminismus in seiner Praxis erreicht hat. Und zwar geht es eben darum, die ganze Gesellschaft von patriarchaler Mentalität zu befreien. Also das heißt, nicht nur eine befreite Frauen Community zu erreichen, sondern die ganze Gesellschaft von patriarchaler Denkweise zu befreien. Und dazu gehören eben genau diese Kategorien, von denen die Freunde gerade auch schon gesprochen haben. Habe ich was vergessen? Und das ist dann auch die Umwelt, die sozusagen, oder die Natur, die von patriarchaler Mentalität. Genau, also die patriarchale Mentalität hat ja damit begonnen, dass sich das ist jetzt auch schon kapitalistische Wirtschaftstheorie, angefangen hat ja, ersten Ausbeutungsschritte war ja zu sagen, dass man halt nicht mehr eine Versorgungsökonomie entwickelt, sondern eben auch eine eine kapitalistische Ökonomie entwickelt. Das heißt, es geht um Mehrwert, es geht um Reichtümer anhäufen, es geht um auch Ausbeutung sowohl von anderen Menschen als auch von der Natur, wobei wir das halt einheitlich bezeichnen, also wir da beides als Natur definieren. Deswegen ist der erste große Angriff sowohl auf die Frau, aber eben auch auf das Lebensentstehende und damit eben auf die Natur. Mhm. Danke. Genau, so jetzt machen wir einen großen Sprung und zwar zurück nach Deutschland. Lara, genau, du bist bei Ende Gelände aktiv in der Klimagerechtigkeitsbewegung. Was ist euer Kampf und was ist euer Anliegen? Vielleicht vorneweg, ich freue mich voll, dass ich hier bin und dass ich hier auf dem gleichen Podium sitze, heißt jetzt nicht, dass wir Ende Gelände quasi auf die gleiche Stufe heben wollen mit Rojava. Also so weit sind wir natürlich leider noch nicht. Aber ich hoffe einfach, dass ich ganz viel lernen kann heute, so wie wir alle auch. Genau, also vielleicht ganz kurz für alle, die irgendwie bisher nur so weiße Menschen kennen, die in Anzügen in Kohlegruben rennen, also so zur Kontextualisierung. Die Klimagerechtigkeitsbewegung, das, was sichtbar war von ihr anfangs, war irgendwie stark so international ausgerichtet, also globales Problem, und es gibt diese internationalen Klimakonferenzen und dort rennen alle hin und gucken, versuchen sozusagen, dass von dort Lösungen entstehen. Und dann wurde eben immer klarer, also irgendwie spätestens in Kopenhagen 2009, dass eben von diesen internationalen Konferenzen die Lösungen nicht kommen werden. Und dann hat quasi so ein bisschen so eine Rückbesinnung stattgefunden auf die lokalen Kämpfe, die eigentlich auch die ganze Zeit schon stattgefunden haben, also gegen Umweltzerstörung, Energiearmut und so weiter. Aber nach 2009 sozusagen gab es dann so den, sag ich mal, Gegentrend, dorthin zu gehen, wo Klimawandel konkret produziert wird. Und das war eben der Beginn von so einer Bewegung von Klimacamps. Und die gibt es halt inzwischen eigentlich überall in Europa. Also jetzt gerade, während wir hier sitzen, gibt es halt ein Klimacamp in Tschechien und eins in Amsterdam. Genau, und in Deutschland wurde dann sozusagen geguckt, was ist hier das größte Problem und für den Klimawandel und für bezüglich Umweltzerstörung. Und das ist eigentlich ziemlich einfach. Also Deutschland ist halt weltweit das Land, was am meisten Braunkohle produziert. Und Braunkohle ist halt auch noch die allerineffizienteste Art der Energiegewinnung, also besonders dreckig und auch besonders schädlich für die Umwelt, für den Menschen. In Deutschland sind es eben vor allem drei Regionen, in denen Braunkohle immer noch abgebaggert wird, im Rheinland und in der Lausitz und so in der Nähe von Leipzig. Und dann gab es eben Klimacamps, wo Menschen sich getroffen haben, es gab Workshops, es gab Vernetzungen und es wurde eben sich ausgetauscht über, also so auf der lokalen Ebene. Naja, und 2015 gab es dann die erste Massenaktion zivilen Ungehorsams, also sozusagen die Geburtsstunde von Ende Gelände, wo eben Leute im Rheinland, im größten Tagebau in Garzweiler, reingegangen sind, um konkret diese Abbaggerung, also das findet halt im offenen Tagebau statt, die Braunkohle wird abgebaggert, dafür wird halt vorher alles, was sozusagen über der Braunkohle liegt, abgebaggert. Es entstehen riesige Krater, es sieht ein bisschen aus wie so eine Mondlandschaft. Dörfer werden dafür halt zerstört, Menschen verlieren ihre Heimat. Dort wurde eben hingegangen in diesen Tagebau Garzweiler und Leute haben sich vor die Bagger gestellt, haben gesagt, mit unseren Körpern stoppen wir hier diese Umweltzerstörung, wo halt quasi ständig CO2 produziert wird. Da haben sich 1500 Leute daran beteiligt. Das war damals schon eine quasi internationale Bewegung, eben europaweit vernetzt. Genau, letztes Jahr, 2016, waren wir dann in der Lausitz, haben da mit 4000 Menschen 24 Stunden lang Braunkohleinfrastruktur blockiert, haben eben dafür gesorgt, dass irgendein Kraftwerk, was da Braunkohle verfeuert, gedrosselt werden musste. Genau, also ich würde sagen, kurz zusammengefasst hat die, also Ende Gelände, was eben als ein Teil von der Klimagerechtigkeitsbewegung ja nur ist, so zwei Säulen vor allem, also dieses konkrete Blockieren, zivilen Ungehorsam leisten und sich auch dem Staat entgegenstellen, der ja sich auch immer wieder eben zeigt als Interessensvertretung von dem, vom Kapitalinteresse von den Konzernen, also was wir dann 2015 gesehen haben, als halt die Polizei von den vom Sicherheitsdienst von RWE in die Grube gefahren wurde mit deren Autos, um dann die Aktivistinnen aufzuhalten. Zivilen Ungehorsam leisten, sich dagegen stellen, gegen diese staatliche Ordnung konkret blockieren, aber eben auch auf diesen Klimacamps zusammenkommen, sich vernetzen, voneinander lernen und Alternativen leben. Genau, und da sind wir aber auch immer noch auf der Suche sozusagen, wie das endgültig aussehen kann. Okay, vielen Dank. Genau, so, also was ich glaube, was sozusagen an Rojava auch mit das Spannendste ist, nicht nur, dass der demokratische Konföderalismus inspirierende Theorie ist, Ökologie ins Zentrum stellt und so weiter, sondern dass da tatsächlich auch unter sehr schwierigen oder auch schrecklichen Bedingungen, ich meine, es ist ein brutaler Bürgerkrieg, sozusagen aber trotzdem der Versuch gemacht wird, konkret umzusetzen, was heißt das, eine befreite Gesellschaft aufzubauen. Vorhin kam ja schon die Frage auf, was die Alternative. Michael, kannst du, du hast ja schon vorhin gesagt, was der demokratische Konföderalismus in der Theorie ist. Was ist er denn in der Praxis? Oder was wird versucht, ihn in der Praxis sein zu lassen? Ja, also wir müssen uns vorstellen, das ist erstmal kein, das ist ein sich entwickelndes System. Das ist kein Endzustand, sondern das ist ein System, was sich seit langer, langer Zeit eigentlich in der Gesellschaft entwickelt und eben auf diese gesellschaftliche Basis stützt, auf diese historische Basis stützt, nämlich auch dem kommunalen Leben. Erjan hat ja vorhin auch schon betont, sozusagen, dass gerade im Mittleren Osten, gerade in Kurdistan eben die Situation so ist, dass sich der Kapitalismus noch nicht so stark in der Gesellschaft verankert hat. Das heißt also, die Gesellschaft kommunaler ist. Diese Kommunalität kann repressiv sein, diese Kommunalität kann aber auch emanzipatorisch sein. Und in Rojava sozusagen, oder die kurdische Bewegung grundsätzlich, versucht genau auf dieser Kommunalität, auf dieser Kollektivität aufzubauen und die Leute sozusagen sich zu ermutigen und zu unterstützen, dabei sich selbst zu organisieren, sich selbst in Räten zu organisieren, sich selbst in Selbstverwaltungsstrukturen zu organisieren. Das ist ein Prozess, der geht schon, ja, wir haben schon sehr, sehr lange Rätestrukturen in der Illegalität, sowohl in Nordkurdistan als auch in Rojava, als auch in Syrien. Aber mit der Revolution in Rojava ist es dann sozusagen an die Öffentlichkeit getreten, diese Selbstverwaltungsstruktur. Und natürlich hat sich erstmal verbreitet. Was ist das? Wie funktioniert das eigentlich, wenn wir uns fragen? Naja, die kleinste Einheit von so einer Struktur ist praktisch die Kommune. Idealerweise besteht eine Kommune aus wenigen Haushalten, zwischen 150 und 170 Haushalten. Das können aber auch viel, viel weniger sein noch. Je mehr Kommunen es gibt, desto besser. Es gibt etwa 4000 Kommunen im Moment in Rojava. Und Kommunen sind sozusagen die Einheit, wo sich jede in der Straße, jeder daran beteiligen kann, darin sprechen kann, sich organisieren kann. Praktisch jeder Haushalt repräsentiert sich selbst. Das heißt, die Kommune ist eigentlich, und das ist der Unterschied zu einem staatlichen System zum Beispiel, die Frage, die Kommune ist eigentlich das höchste Instrument in dem System. Ja? Also die ganz breite Basis von Kommunen stellt sozusagen das mit der meisten, ja, das stärkste Instrument eigentlich in dem System dar. Denn die Kommune, praktisch erstmal ist sie natürlich mit Geschlechterquoten eingeteilt, also ohne 40% Einhaltung der Geschlechterquote ist eine Kommune nicht entscheidungsfähig. Hat ein Modell der Co-Vorsitzenden natürlich, die aus der Kommune gewählt werden, also mindestens ein Mann und eine Frau sind sozusagen die Co-Vorsitzenden von einer Kommune. Die regeln wirklich alle Aufgaben oder die meisten Aufgaben, die jetzt in der Straße anfangen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel die Kommune vom Kotti wären, dann müssten wir natürlich jetzt Kommissionen bilden, Kommissionen zum Thema, ja, wenn der Kotti jetzt in Kamischlo liegt, aber hier auch Kommissionen für Sicherheit, Kommissionen für Gerechtigkeit, für Versöhnung, für Konfliktlösung, können wir sagen, Kommissionen für Ökologie, und natürlich auch Kommissionen, die sich mit gesundheitlichen Fragen auseinandersetzen, mit Infrastruktur auseinandersetzen und vor allem auch mit Ökonomie auseinandersetzen. Das Modell in Rojava der Ökonomie ist nämlich ein Modell der gesellschaftlichen Ökonomie. Das heißt also, die Ökonomie, nur ganz, ganz kurz gesagt, basiert letzten Endes auf Kooperativen und auf Land oder Unternehmen, Betriebe, kann man sagen, Kleinstbetriebe sind es eigentlich, es gibt keine Großindustrie in Rojava, die eben dann im Gemeinschaftsbesitz sind und die praktisch nicht nur jetzt einer kleinen Gemeinschaft gehören, sondern sozusagen gesellschaftlich sind, also der Gesellschaft gehören. Im Gegensatz zur Verstaatlichung heißt es, dass zum Beispiel kein großer Plan für die Wirtschaft, also es ist keine Planwirtschaft, sondern es ist eine Bedürfniswirtschaft, die dort angestrebt wird zu realisieren. Das heißt also, dass sich die Kommunen dann untereinander praktisch kommunizieren nach den Bedarfen. Jetzt kann man sagen, das ist natürlich ganz schön kompliziert, wenn sich die Kommunen untereinander verständigen sollen. Es gibt natürlich in Städten größere Anliegen, es gibt Großstädte, es gibt alles. Das heißt also, was passiert? Und da kommt eben der Begriff, den wir vorhin so abstrakt eingeführt haben, des Konföderalismus ins Spiel. Das heißt also, es gibt Ebenen, es gibt Stadtteilräte, es gibt erstmal Räte aus 10 Kommunen, aus Vertreterinnen und Vertretern von 10 Kommunen, es gibt Stadtteilräte, es gibt Regionalräte und so weiter, und die natürlich imperativ mandatiert sind, das heißt, die Leute können jederzeit zurückgerufen werden, wenn sie die Haltung der Position der Kommunen nicht vertreten oder der Räte nicht vertreten. Und so wird praktisch dieses nichtstaatliche Modell in Rojava aufgebaut, kann man sagen, in der Praxis. Okay. Dankeschön. Genau, Erjan, sozusagen über die Ökologie in der Theorie haben wir ja schon gesprochen. Du hast auch ein paar Bilder mitgebracht. Wie sieht es denn mit der Ökologie in Rojava aus? Ja, hallo nochmal. Es gibt einen Vortrag und einige Bilder. Ich war jetzt bis vor 200 Monaten dort. Ich orientiere mich ein bisschen an Fragen, die ihr gestellt habt. Ich selbst erstmal noch zu mir. Ich bin in Deutschland aufgewachsen, aber ich habe auch viele Jahre in Nordkurdistan gelebt und dort bin ich aktiv in der Ökologiebewegung Mesopotamiens, die ich seit 6 Jahren gibt, aber erst seit 2,5 Jahren wirklich aktiv ist. Im Sinne von dem, was auch Michael gesagt hat, ist unsere Ökologiebewegung Mesopotamiens Teil von dem sogenannten Demokratischen Gesellschaftskongress, was so ein Schirm ist von allen Bewegungen, die sich, im Rahmen des kurdischen Freiheitsbewegung verstehen oder demokratisch und links. In Nordkurdistan gibt es seit 20 Jahren, knapp 20 Jahren, Bewegungen, Proteste gegen zerstörerische, ausbeuterische Projekte, vor allem Talsperren, aber inzwischen auch viele weitere Projekte. Es gibt also ein bisschen schon eine Vergangenheit von Widerstand gegen Projekte des Staates und der Unternehmen. 2011, als die Revolution in Rojava losging, war das für Rojava nicht der Fall. Es war ein viel repressiveres System, viel weniger Freiheiten. Das sogenannte ökologische Bewusstsein dort war jetzt schwach, würde ich sagen. Es wurde im kleineren Kreis diskutiert, und zwar von der PED, also der Partei der Demokratischen Einheit, die vor allem dieses Konzept dort vorangebracht hat und vergesellschaftet hat. Aber in Rojava haben wir auch noch keinen eigenen organisierten ökologischen Bereich oder Bewegung. Es gibt einige Vereine, die jetzt in dem Sinne wirken oder so, Menschen, die was anstoßen. Aber vor allem gibt es Menschen oder also sehr viele Menschen, die in verschiedenen Bewegungen in Rojava Ökologie diskutieren. Dazu gehört natürlich vor allem die Frauenbewegung, aber auch die Wirtschaftsbewegung. Diejenigen Menschen, die zu Städten, Urbanisierung, Siedlungen und sowas arbeiten, im Gesundheitsbereich. Also überall da ist die Ökologie ein Thema, ein elementares Thema. Es wird jetzt nicht beiseite geschoben. Allerdings wird jetzt in den letzten ein, zwei Jahren vor allem geäußert, okay, wir müssen das Thema stärker vorantreiben. Jetzt seit zwei Jahren, ich will nicht sagen, die Lage hat sich stabilisiert, aber der IS ist weit zurückgeschlagen. Viele Territorien sind befreit. Neue Möglichkeiten ergeben sich jetzt. Und immer mehr Menschen leben da und verschiedene Bedürfnisse und werden immer mehr geäußert. Gewisse Widersprüche, Diskussionen werden jetzt offener diskutiert. Der Bedarf ist geäußert worden. Als ich Anfang des Jahres dort war, haben viele natürlich gefragt, was ich so tue. Ich sagte, ich bin vor allem in der Ökologiebewegung Nordkurdistan aktiv. Meistens kam dann die Antwort, ja, das müssen wir hier eigentlich auch vorantreiben. Die Ökologie oder ein ökologisches Leben ist ein großes Thema in drei Bereichen. Im Wirtschaftsbereich, in der sogenannten Siedlungspolitik und in der Frauenbewegung. Die anderen thematisieren das auch, aber jetzt weniger. So, nochmal eins zurück. Geht das? Ja, also nochmal ganz kurz, um Rojava zu verstehen, es ist ganz flach und die ganze Landschaft ist zu einer Monokultur umfunktioniert worden vom syrischen Staat und das hat er recht erfolgreich gemacht. Und was halt dann die Folgen sind, könnt ihr euch ja vorstellen, wenige Produkte und ganz viel produziert. Also Rojava wurde als ein Kornkammer gesehen und außerdem liegt so knapp die Hälfte des syrischen Erdöls. Aber es ist auch die ärmste Region gewesen. Viele Menschen sind ausgewandert, sind ein wichtiger Teil der Arbeiterklasse von Syrien gewesen und so weiter. Nächstes Bild. Ich will erstmal zu den Herausforderungen oder Limitierungen von Rojava sprechen, vor allem aus ökologischer Sicht oder wenn es um die Wirtschaft geht oder um die Reorganisierung des Lebens, um die Entwicklung des demokratischen Grundföderalismus. Erstens haben wir das Embargo. Embargo aller Staaten und politischen Kräfte um Rojava herum. Das Embargo ist ein Embargo, was Abhängigkeit schaffen soll. Es ist nicht immer ein hundertprozentiges Embargo. Die Türkei übt ein hundertprozentiges Embargo aus, aber die anderen Kräfte zeitweise hundertprozentig. Und da geht es immer darum, Abhängigkeit zu schaffen oder Rojava als einen Markt für ihre Endprodukte zu sehen. Zweite Herausforderung ist der Krieg. Der Krieg, der ganz viele Ressourcen verschlingt. Natürlich hat Rojava, gibt es gewisse Einnahmen, vor allem durch den Dieselverkauf, aber die gehen zumeist an den Krieg. Und das Geld könnte man natürlich viel besser eigentlich anlegen, aber wenn die Revolution nicht verteidigt wird, ist alles zerschlagen. Die dritte Einschränkung ist die Wasserkrise und das Bild hier bezieht sich darauf. Die roten Gebiete sind Gebiete, wo die Grundwasserressourcen weitgehend aufgebraucht sind, auch in Syrien, Rojava, Türkei, Kurdistan und so weiter. Es ist eine Folge der Landwirtschaftspolitik dort, aber auch eine Folge der Klimaveränderung. Diese Regierung spürt die Klimaveränderung besonders stark. Der Niederschlag ging zum Durchschnitt, glaube ich, 20% zurück. Das ist, was gesagt wurde. Außerdem kommt hinzu, dass die Türkei die Zuflüsse oder die Flüsse, die aus, sage ich mal, soweit es geht, als Waffe einsetzt durch die bestehenden Stauseen. Man denke an Vordermann den Euphrat, aber es gibt auch kleinere Flüsse. Es ist so, dass alle Flüsse aus Nordkurdistan in Richtung Rojava fließen. Das ist so die geografischen Gegebenheiten. Eine weitere Einschränkung, bitte? Es gibt noch eine Karte, glaube ich. Ja, die kommt noch. Kommt noch. Willst du es zeigen? Okay. Ja, ja. Ja, hier ist eine Karte. Das ist von Syrien. Rojava, das Gelbe ist Rojava plus weitere Gebiete im Nordsyrien. So ungefähr im Norden Syriens, sagen wir es so. Wo war ich? Es gibt noch eine weitere Einschränkung, Zerstörung von Infrastruktur. Es gibt ein Bild, weiter. Noch eins. Ja, hier haben wir eine sag ich mal, große Fabrikhalle besucht. Hier wurden früher landwirtschaftliche Maschinen repariert, aber das wurde alles zerstört und von, glaube ich, der Al-Nusra hier alles gestohlen. So sieht das in manchen Stellen aus. Nicht alles ist zerschlagen, aber so einiges. Dann kommt da sehr wichtig die zentralistische Wirtschaftsordnung, die ich genannt habe. Das wirkt sich in dem Sinne aus, dass wir Monokultur haben, dass lokale Wirtschaftskreisläufe weitgehend zerschlagen sind, dass die lokale Produktionskultur zu einem erheblichen Teil verloren gegangen ist. Ein Beispiel, es wird ganz viel in Rojava Weizen produziert, der syrische Staat hat diesen Weizen genommen, verkauft und billigen Weizen im Ausland eingekauft und dem hat er ganz günstig Brot produziert. In jeder Stadt gibt es eine große Brotfabrik, das Brot wird subventioniert und deshalb produziert niemand, auch nicht auf dem Land mehr, das eigene Brot. Also das ist viel verloren gegangen. Es geht ja nicht nur um das Brot selbst und was damit zusammenhängt. Das ist ein Beispiel und der Staat hat alles, er ist da nicht sehr neoliberal ausgeprägt gewesen, Tendenzen gab es oder die Entwicklung ab 2000 waren in dieser Richtung, aber er hat alles sehr zentralistisch organisiert und das hat natürlich so bei den Menschen eine Form von Lebenskultur geschaffen, wo gesagt wurde, der Staat regelt das schon, die Menschen haben wenig im Leben selbst organisiert. Machen wir weiter. Eigentlich ein bisschen zurück. Zurück. Ja, ja, das. Ups. Eins nochmal zurück. Okay. Hier sehen wir einen Fluss, der kein Wasser mehr hat, aber man sieht drumherum die landwirtschaftlichen Flächen. Nächstes Bild. Das waren mal Bewässerungsstrukturen, die funktionieren nicht mehr. Nächstes Bild. Ja, stopp. Bei der Landwirtschaft ist es so, Ziel ist, ich sagte, es wird ganz viel Weizen, Olivenöl und Baumwolle wurde produziert. Ziel ist Selbstversorgung. Also soweit es geht, möglich sich selbst zu versorgen. Das heißt, eine agrarische Vielfalt wiederherstellen. Dem sind natürlich Grenzen gesetzt. Es sind alles vor allem Kleinbauern. Und die Herangehensweise ist nicht so, dass man denen sagt, aufzwingt, zu sagen, das musst du so und so machen. Das widerspricht auch der politischen Ansatz. Es geht darum, die Menschen davon zu überzeugen, dazu zu bewegen und Anreize zu schaffen, dass sie mehr Produkte wieder produzieren. Ein bisschen Erfolg hat man schon. Es wird viel mehr Gemüse produziert. Menschen haben angefangen, vor allem um ihre Häuser herum Gemüse anzupflanzen. Das ist ein Bild in der Stadt. So Einrichtungen oder auch Menschen haben immer mehr Gemüse angepflanzt. Hier sieht man ein Dach, wo jemand so Petersilien oder Rucola oder sowas angepflanzt hat. Es ist halt sehr verbreitet. Oben, das ist ein Balkon. Das sind immer mehr zu. Also Menschen erkennen langsam, aha, da können wir was tun. Die schwierigen Wirtschaftsverhältnisse begünstigen das natürlich, aber das ist auch natürlich mit einer Diskussion verbunden, die auch bis weit in die Kommunen reinreicht. Das nächste Bild. Es gibt, um Gemüse im Winter zu haben, gibt es inzwischen ein paar Pilotprojekte für Gewächshäuser. Das war natürlich sehr schwierig, weil es gar kein Wissen gab und das musste alles sich angeeignet werden. Es mussten Menschen kommen, es wurde mehr verwendet. Hier sehen wir eine der zwei oder wenigen Wälder, die es gibt. Das sind aber angepflanzte. Das sind Nadelwälder, nicht passen, sonst haben wir in den meisten Gebieten gar keine Wälder. Nur ganz im Nordwesten, in dem Gebiet Afrin, nordwestlich von Aleppo, da gibt es noch ein bisschen natürliche Wälder, aber sonst alles verschwunden. Nächstes Bild. Ja, das sind die anderen Wälder, das ist so ein Berg. Aber da wurde auch viel während des Krieges viel abgeholzt. Die Menschen haben einen Winter gar kein nicht zum Heizen gehabt. Das Heizen funktioniert nämlich über den Diesel. Das nächste, dazu komme ich noch. Bei der Landwirtschaft müssen wir beachten, also eins noch, Baumwolle wird nicht mehr angepflanzt. Zwei Drittel der Baumwolle kam aus Rojava. Bei der Landwirtschaft ist es so, dass 5% des Landes, des agrarischen Landes, vom Staat Syrien natürlich weggenommen wurde und jetzt an Menschen verteilt wird, aber mit der Bedingung, dass sie Kooperativen bilden. Dass Menschen zusammenkommen, solidarisch wirtschaften, das ist zentral. Es gibt eine lange Diskussion, 3 Jahren, und irgendwann hat man sich auf sowas wie eine Satzung oder Prinzipien geeinigt. Ich weiß, ich habe nicht viel Zeit. Naja, auf jeden Fall, die Kooperativen sind an die Kommunen angebunden, weil die Menschen der Kooperativen über die Kommunen gewählt werden, die umliegenden Kommunen. Es gibt dann ganz viele Kooperativen auch in der Stadt, aber zu den Kooperativen will ich noch was sagen. Warte mal. Die Kooperativen, da hat man natürlich die Aktivisten haben da natürlich mehr Einfluss, neue Ideen in die Landwirtschaft einzubringen über die Kooperativen. Wenn Menschen was sehen, was Neues sehen, neue Produkte, die erfolgreich sind, wirkt sich das natürlich aus. Und vor allem, wenn es dann erfolgreich gemacht wird, hat es Auswirkungen. Jetzt haben auch angefangen, Kleinbauern sich zusammenzuschließen in Form von Kooperativen. Ziel ist, nicht alles zu schnell anzugehen, die Menschen zu einem Punkt zu bringen, über Diskussionen, gesellschaftliche Diskussionen, dass sie sagen, okay, wir machen das, weil wir das wollen. Nächstes. Die Kooperativen, da gibt es jetzt auch immer mehr einen Zusammenschluss von den verschiedenen Kooperativen, um eine Solidarität zu schaffen und sich gegenseitig zu unterstützen. Das ist jetzt was ganz Neues, Eingerichtetes. Die hatte ich besucht gehabt. Nächstes Bild. Ein ganz großer Widerspruch ist das Öl. Widerspruch, weil es einerseits Segen ist und andererseits Fluch. So würde ich es bezeichnen. Segen, weil sie natürlich ganz viel Erdöl haben. Das wird inzwischen selbst raffiniert. Das war vorher nicht möglich. Und dann kann man sich natürlich besser verteidigen. Also die Volksverteidigungseinheiten und so haben dann genügend Diesel zur Verfügung. Man kann heizen. Ich sagte, dass hier sieht man das. Ja, alle Öfen sind so. Und es gibt sonst keine Kohle, keinen Wald und keine Biomasse oder andere Formen. Die Isolation der Häuser ist schlecht und so weiter. Hier, stopp. Diesel wird dazu benutzt, auch um viel Strom zu produzieren. Ich sagte zentralistische Wirtschaftsordnung. Und der Strom kam von außerhalb, von großen Kraftwerken. Die Folge war, dass natürlich jetzt überall Dieselgeneratoren jetzt stehen, wie hier und auch viel kleinere. Und überall sieht man diese Generatoren und so weiter. Weiter. Aber wichtig ist noch beim Diesel, dass er über die Kommunen verteilt wird. Das heißt, die Kommunen schauen in ihren Lebensräumen nach, wer welchen Bedarf hat. Und je nachdem, was zur Verfügung ist, wird an die Menschen der Diesel gegeben zu einem sehr günstigen Preis. Ist, glaube ich, weltweit der günstigste Öl, was man kaufen kann, 9 Euro Cent. In den anderen Gebieten von Syrien ist es 6-7-fach teurer. Bewusst wird das günstig verkauft. Das ist auch die wichtigste Einnahme von Rojava. Beim Strom, jetzt hat man die syrischen demokratischen Kräfte haben jetzt 2 Staudämme. Das ist der erste große, der eingenommen wurde. Das ist der zweite. Der Strom wird auch gleichmäßig, soweit es geht, verteilt. Also nicht überall, aber einige Gebiete bekommen es. Und da gilt der Grundsatz, dass jeder Haushalt zwischen 7 und 10 Ampere bekommen soll, je nach Bedarf. Da ist auch mal der Ansatz zu sagen, okay, niemand darf da verschwenderisch sein, weil es nicht diese, wie heißt es, man hat nicht diese Zähler und so weiter. Also diese Maßnahmenmöglichkeiten hat man einfach nicht. Und so weiter. Das Gleiche gilt auch bei der Landwirtschaft. Die Landwirte bekommen auch ein bisschen Diesel, aber begrenzt pro Hektar und bis zu einem gewissen Anteil. Das heißt, die wenigen Großgrundbesitzer bekommen nicht viel mehr Diesel, weil sie jetzt mehr Land haben oder so. Also da ist schon ein starkes Bewusstsein, dass die Ressourcen, die da sind, die natürlich begrenzt sind, möglichst gleichmäßig, gerecht verteilt werden. Nächstes Bild. Wo sind wir? Zu den Städten ganz kurz, ist es wichtig, aber okay, die Städte sehen so aus. Gleich zu Ende. Also 4 Stück Gehäuse. Und ein Grundsatz ist, höher soll es nicht gebaut werden. Die Städte sind weitgehend sauber. Am saubersten ist die Stadt Kobani. Hier, das ist der Stadtteil, wo ich gelebt habe. Die Menschen sorgen dafür, dass es sauber ist. Es gibt inzwischen Bewusstsein. Am Anfang hat die Frauenbewegung, Jugendbewegung Kampagnen geführt. Weil in den Zeiten direkt nach der Befreiung es natürlich schwierige Zeiten war. Das ist ein Fluss durch die Stadt Kamischlo. Vor drei Jahren war ich hier und da war alles verdreckt und jetzt ist es sauberer, aber nicht wirklich sauber. Das ist hier ein Stadtpark, der wird auch sauber gehalten. Die Menschen nutzen den, es werden weitere Stadtparks gebaut, Bäume angepflanzt. Die Mobilität, es gibt Busse, nicht viele, aber es gibt sowas wie ein funktionierendes System zwischen den Städten. Es ist auch sehr günstig, relativ, also die Menschen verdienen auch nicht viel, 100 Euro im Monat oder so, oder weniger sogar. Und hier schließe ich ab, das ist das erste Frauendorf in Rojava. Und da gebe ich das Wort an Maike. Das war auf jeden Fall ein guter Übergang. Genau, das Frauendorf ist schon an der Wand. Das ist ja jetzt sozusagen, vorhin meinst du ja auch, dass patriarchale Mentalität in allen Bereichen der Gesellschaft bekämpft werden soll. Genau, inwiefern passiert das auch in Rojava im ökologischen Gebiet, dass die Frauenbewegung sich dem annimmt? Also es scheint ja zu passieren, wenn man dieses Dorf da an der Wand sieht, aber sagt auch nochmal mehr dazu. Also wie gesagt, es gibt halt auf unterschiedlichen Ebenen eigentlich den Versuch, ein ökologisches Leben aufzubauen. Das eine ist, dass ich natürlich ganz viel... Gedanken gemacht wird, wie kann dazu halt eine alternative Produktionsweise aussehen, wie kann dazu eine alternative Bauweise aussehen, wie kann dazu eine alternative kommunale Organisierung aussehen. Also das sind halt alles Themen, die sehr stark in Rojava diskutiert werden. Und die große Frage ist aber natürlich, also ja auch für uns hier, also was ja auch der Brückenpunkt ist, was bedeutet denn eigentlich eine Alternative? Also was wäre denn ein ökologisches Leben, wenn wir die Möglichkeit hätten, es einfach auch sofort umzusetzen? Also und das herauszufinden, bedarf natürlich eines unglaublichen Diskussionsprozesses, der in Rojava durchgeführt wird. Die Frauenbewegung ist deswegen vor allen Dingen auch treibende Kraft da drin, weil sie viel mehr dieses Bewusstsein dafür hat, eben Versorgungsökonomien aufzubauen. Also guckt halt immer viel mehr noch was ist eigentlich gerade der Bedarf, wo mangelt was und wie kann das dann organisiert werden, aber eben auch in den Haushalten. Also es wird traditionell, werden Oliven eingelegt, es wird Käse produziert, also auch traditionell ist es so, dass die Familien halt viel von eigenem Vieh und Ackerbau gelebt haben und dass eben da die Frauen auch die Vorreiterrolle darin gespielt haben, weil sie waren diejenigen, die die Milch, also die das Vieh versorgen. Man sieht sehr häufig Frauen mit Schafsherden über die Felder ziehen, eben das Vieh melken, den Käse draus machen, den Käse auch verkaufen in der Kommune. Also das heißt, das ist schon eine traditionelle Art und Weise, auch zu leben, die ja sehr ökologisch ist. Hier ist es ja so, dass man erstmal in den Supermarkt geht und dort in einer Plastikbox Käse kauft und sich dann halt Gedanken darüber machen muss, wie kann ich das denn eigentlich verändern? Also das heißt, die Grundvoraussetzungen, ein ökologisches Leben aufzubauen, sind eigentlich sehr gut. Aber es gibt natürlich auch ein Bedürfnis nach Moderne. Wir haben im Moment gerade ein Projekt, jetzt unabhängig von dem Frauendorf, wo wir gerade überlegen, wie kann denn eigentlich ein Bauprojekt auch gestaltet werden, was sowohl den modernen Ansprüchen entspricht, als auch eine ökologische Bauweise ist. Also das heißt, die ganzen Vorzüge auch von einer ökologischen Bauweise hat. Lokale Produktionsmittel, eben auch bessere klimatische Bedingungen. Ihr habt die Häuser gerade auf den Fotos gesehen, es ist meistens Zement, also Zementsteinbauten, die dort dort stattfinden. Es wird im Moment versucht, wieder verschiedene Lehmbaumethoden zu entwickeln. Es wird versucht, sich auch auf die Suche zu machen in den Dörfern, wie ist denn früher gebaut worden. Viele von den Familien haben das noch gelernt. Es ist auch eine Aufgabe der Frauen gewesen, diese Baumethoden anzuwenden, diese traditionellen Baumethoden anzuwenden. Aber trotzdem bedarf es auch einer Anpassung, weil sie sagen zum Beispiel, naja, in den Lehmhäusern ist es so, da rieselt halt irgendwann immer, wenn es zu trocken wird, rieselt halt die Erde von der Decke. Das ist etwas, was sie nicht mehr möchten. Also da eben auch Dinge weiterzuentwickeln und eine Synthese zu gestalten. Das sind halt Dinge, wo wir uns halt auf die Suche gemacht haben. Und ein weiterer Punkt ist sicherlich, also Erjan hat ja schon gesagt, also es gibt zwei wesentliche staatliche Aspekte, warum die ökologische Situation in Rojava so ist, also vor allen Dingen, warum es auch eine sehr starke Trockenheit gibt oder eine Monokultur gibt. Das eine ist halt, dass der syrische Staat vor allen Dingen den Kurden verboten hat, eigenständig irgendwas anzubauen, also nur mit staatlicher Bewilligung Dinge anzubauen, aber eben auch vorm eigenen Haus, das noch nicht mal erlaubt war, einen Baum zu pflanzen. Grundsätzlich. Also die kurdische Bevölkerung durfte keine Bäume zum Beispiel vor ihren Häusern bauen. Ne? Also das ist verboten worden vom syrischen Regime. Genau, das zweite ist halt, dass die Flüsse ja in der Türkei abgeschnitten werden über die großen Staudämme. Ich habe mit Frauen in den Familien gesprochen, die meinten, naja, die ganze Region ist halt im Moment total ausgetrocknet und viel wird dem eben auch, dem Abschneiden des Wassers in der Türkei zugesprochen, weswegen eben einfach eine Vertrocknung der ganzen Region auch stattgefunden hat. Und dann kam natürlich noch die Krise dazu, die durch den Krieg entstanden ist, dass es kein Heizmittel gab und so weiter. Also das ist halt sehr problematisch. Das heißt, was die Frauenbewegung jetzt im Moment vor allen Dingen macht, ist eine Begrünung der Stadtflächen, eine Wiederinstandsetzung der Parks. Wir bauen sowohl, es gibt sowohl die großen Stadtparks, die wieder aufgebaut oder also auch begrünt werden, wieder gepflegt werden, bepflanzt werden, aber wir legen auch Frauenparks an. Also wir als Stiftung haben jetzt schon zwei Parks wieder in Stand gesetzt, einen in Serekani, einen in Kamischlo. Und genau diese ganzen Erfahrungen fließen eben auch in das Frauendorf mit ein. Das Frauendorf, hier geht's schon weiter, das ist das Gründungsfest, glaube ich. das Gründungsfest. In dem Frauendorf ist es halt so, dass es natürlich, also da sieht man eigentlich nochmal, wie sozusagen diese ganzen Ideen oder diese ganzen Themen, die wir gerade auch angeschnitten haben, sowohl demokratischer gesellschaftlicher Aufbau, ökologisches Leben, aber eben auch als Vorreiterrolle als Frauenbewegung das zu etablieren. Das ist sicherlich das spannendste Projekt, was es dort vor Ort geht, weil es genau um den Aufbau eines alternativen Lebens in diesem Dorf geht. Es ist mittlerweile eine Gruppe von knapp 20 Frauen, habe ich im Blick, 20 Frauen, die dort das Dorf mit aufbauen, die im Moment Ziegelsteine herstellen, um eben aus Lehm und Stroh, das ist so die traditionelle Bauweise dort vor Ort, die Kanalisation ist schon angelegt, sind dort Gärten schon gepflanzt worden, Bäume schon gepflanzt worden, um eben wenn die Frauen mit ihren Kindern dort einziehen, eben auch direkt schon die Produktionsmittel zu haben. Und insofern denke ich, dass so dieser, und das ist natürlich auch wieder ein Beispiel für ganz Rojava, wie eben eine alternative Lebensweise aussehen kann. Deswegen verknüpft sich genau diese Idee, also als Frauen eben sich auf die Suche zu machen, wie kann denn ein alternatives Leben aussehen? Also eins, was eben nicht vom Patriarchat geprägt ist, nicht vom Kapitalismus geprägt ist. Wie kann das aussehen? Also das sind halt so die Aspekte, die da sehr stark diskutiert werden und an der wir auch alle teilhaben können in der Diskussion. Also das Frauendorf ist so konzipiert, dass alle Fragen weltweit, die es gibt, sie miteinander diskutieren und eben auch Antworten zurückschicken. Das heißt, es soll eben auch da die Diskussion geöffnet werden, dass eben aus allen Bewegungen, sei es jetzt von euch als ökologische Bewegung zum Thema Klima, als welche, die schon lange in diesem Bereich kämpfen, oder eben aus den feministischen Bewegungen und anderen antikapitalistischen Bewegungen, also genau diese Diskussionen, die halt stattfinden, dort in das Dorf mit einfließen und so eben auch eine Stärkung dieses alternativen Lebens, was eben dort aufgebaut wird, stattfindet. Also insofern seid ihr alle herzlich eingeladen. Und ich gucke gerade nochmal meine Punkte durch, ob ich noch was vergessen habe. Nee, ich denke, also in der Kürze, wir haben ja nicht so viel Zeit, also ich hätte auch gerne noch mehr Bilder gezeigt, aber in der Kürze denke ich, ist es erstmal das und ihr könnt ja jetzt noch viele Fragen stellen, wir stehen auf jeden Fall zu Antworten zur Verfügung. Ja, genau. Es gibt ja auch noch eine Fragerunde. Da tauchen bestimmt alle Fragen, die hier nicht beantwortet wurden, nochmal auf. Lara, du machst jetzt in Deutschland Politik. Uns wurde ja vorhin gesagt, der demokratische Konföderalismus beruht auch ganz stark auf so einer sehr, sehr langen Tradition von nichtstaatlicher, antihierarchischer Organisierung. Also sozusagen als Konzept ist es kein Zufall, dass er an dem Ort entwickelt wurde. Würdest du trotzdem sagen, dass wir, oder was würdest du sagen, können wir davon hier in Deutschland übernehmen für unsere Klimagerechtigkeitsbewegung? Und sozusagen auch diese Kombination von Geschlechterbefreiung, Frauenbewegung und ökologischer Bewegung, wie viel Feminismus steckt in Ende Gelände? Ja, ich würde vielleicht erstmal so den Status quo von unserer Bewegung, wie sich jetzt so wahrnehmen würde, vielleicht beschreiben und dann den zweiten Teil der Frage vielleicht nochmal eher an den Rest des Podiums geben, was die so sagen würden, was wir noch lernen können oder an alle. Also ich würde sagen, viele Leute, die irgendwie zu Ende Gelände kommen oder anfangen, sich für Klimagerechtigkeit zu interessieren, kommen eben vor allem aus dieser Erkenntnis heraus, irgendwie Klimawandel, das ist schlimm so, da muss was passieren, und fangen dann eben an, so sich mit den dahinterliegenden Fragen zu beschäftigen, mit Wirtschaftsweise und eben Demokratie oder gesellschaftlichem Zusammenleben. Also eher so dieses, okay, wenn unsere Lebensweise dafür sorgt, dass woanders Menschen ihre Lebensgrundlage verlieren, na klar, müssen wir denen dann helfen, wenn sie sich dann auf den gefährlichen Weg der Flucht machen. Klar müssen wir die aufnehmen, wenn die dann als Geflüchtete nach Deutschland kommen. Oder halt so, wenn ich jetzt merke, ich kann meinen Strom auch von den Energiewerken Schönau mit Solarstrom beziehen, wäre das dann nicht viel cooler, wenn alle irgendwie günstig Energie bekommen würden, für die halt nicht Dörfer auch verschwinden müssen und wo nicht eben andere Menschen ihre Lebensgrundlage für verlieren. Also wenn Leute halt anfangen, also so war es auch bei mir, sich diese Klimafrage quasi bis zu Ende zu denken, kommen wir eben auch an den Punkt, okay, Wenn wir nun mal einen Planeten haben mit einem begrenzten Planeten, dann können wir eben kein unendliches Wachstum haben. Also dann brauchen wir einfach ein anderes Wirtschaftssystem als das, was darauf basiert, dass das Bruttoinlandsprodukt von Ländern jedes Jahr steigt. Und eben genauso auch eigentlich bei der Geschlechterfrage. Also wenn wir sagen, wir wollen globale Gerechtigkeit und dafür wollen wir kämpfen, dann merken eigentlich also viele so in der praktischen Arbeit quasi, okay, da müssen wir aber doch auch erstmal in unseren Strukturen, in unseren Gruppen, mit denen wir uns hier organisieren, dafür sorgen, dass wir auch Gerechtigkeit untereinander haben und keine Diskriminierungsstrukturen eben aufgrund von Geschlecht oder aufgrund von Herkunft oder so. Und also die Klimacamps, würde ich schon sagen, sind halt Orte, wo viele, also wo einfach schon viele Alternativen gelebt werden können. Also es ist eben auch komplett, also dezentral in der Organisation. Also es gibt eben Pläne, auf denen alle Sachen besprochen werden. Es gibt eine Küfer, wird für alle gekocht und Leute können eben auf Spendenbasis so viel dazu beitragen, wie sie halt können und alle werden satt. Meistens. Es gibt Nachbarschaftspläne, also es gibt so Barrios, wo Leute eben dann zusammen campen und sich dann mit ihren Zeltnachbarinnen und Zeltnachbarn eben organisieren. Und es wird eben auch darauf geguckt, dass so Sachen wie Kochen und Kloputzen und so weiter eben aus der Gemeinschaft getragen werden. Es gibt dann irgendwie Aufrufe, hey, das Klo muss geputzt werden, es braucht noch Leute in der Küche beim Schnippeln und dann helfen die Leute, wenn sie das wollen. Und es wird eben schon darauf geachtet, dass das halt unabhängig von Geschlechterrollen irgendwie jetzt ist. Aber das ist natürlich, also diese Klimacamps gibt es dann irgendwie vielleicht eine Woche lang, einmal im Jahr und für viele Leute ist das so ein totaler Aha-Moment irgendwie, wir können Alternativen leben, aber das Problem ist natürlich so eine Verstetigung. Also es gibt halt eine dauerhafte Besetzung im Hambacher Forst, das ist einer der ältesten Wälder in Europa, der eben jetzt dem Tagebau Hambach weichen soll. Da leben halt Menschen in Baumhäusern, machen eine dauerhafte Besetzung, ist aber natürlich also einmal super anstrengend, sich mit dem RWE-Securities, mit der Polizei da irgendwie auseinanderzusetzen. Das ist halt ein Leben im Baumhaus. Und viele von uns aus der Klimagerechtigkeitsbewegung haben eben, also schätzen eben auch das Großstadtleben mit Clubs und Mate und haben eben auch so Verpflichtungen wie Studium, Lohnarbeit und so weiter. Und dann sind eben so die Regionalgruppen von Ende Gelände sind so der Versuch, unseren Protest trotzdem zu verstetigen. Also eben zu sagen, wir sind nicht eine Kampagne, die eben einmal im Jahr nur in irgendwelche Tagebau rennt, sondern wir gründen halt Gruppen in ganz vielen verschiedenen Städten. Hier in Berlin gibt es eben auch eine und treffen uns regelmäßig und tauschen uns halt darüber aus, hey, wie fühlst du dich damit, das weiß ich nicht, irgendwie deine Freundinnen und Freunde jetzt alle gesagt haben, lass mal gemeinsam nach Madeira fliegen oder so. Also auch so konkrete Alltagsfragen irgendwie dann miteinander besprechen können. Genau, und ich würde sagen, wichtig für unsere Klimagerechtigkeitsbewegung wäre eben, dass wir halt mehr auch lernen, so unseren eigenen Lebensstil irgendwie mit unseren Idealen zusammenzubringen, im Alltag so. Aber natürlich, also ne, die Camps und unsere Pläne und alles sind natürlich auch keine hierarchiefreien Räume und es ist natürlich auch manchmal total schwierig irgendwie, ich organisiere jetzt so ein Bündnistreffen für 100 Leute, die bei Ende Gelände mit organisieren wollen und jetzt soll ich auch noch darauf achten, dass wir irgendwie nicht jetzt Toiletten haben, wo es halt einmal nur für Männer und einmal nur für Frauen ist und alle Menschen, die sich nicht in diesen zwei Geschlechterkategorien wiederfinden, haben Probleme und stehen vor den Toiletten. Also sowas dann auch noch mitzudenken, wenn ich schon irgendwie ein Treffen für 100 Leute organisieren soll, ist natürlich sozusagen bei manchen Leuten noch nicht so auf dem Schirm, aber der Wunsch oder der Anspruch wäre halt, dass wir das irgendwann schaffen, alles immer zusammenzudenken. Und genau, also wir versuchen das auf jeden Fall. Auf den Camps klappt das, wie gesagt, eigentlich auch schon ziemlich gut. Wir haben eben gesagt, irgendwie, wir wollen diesen queerfeministischen Anspruch, den Ende Gelände eigentlich hat, auch nochmal besser zum Ausdruck bringen. Also die Idee ist, dass es in der Ende Gelände Aktion dieses Jahr auf jeden Fall irgendwie, wenn die Menschen dann Richtung Grube oder Schiene ziehen, das auch sichtbar wird, dass es irgendwie Queerfeministinnen und Queerfeministen gibt, die da mitlaufen und genau, dass es diesen Anspruch gibt und dass wir das deutlicher machen. Vielleicht so erstmal. Okay, vielleicht noch eine letzte Runde an sozusagen euch, die ja eher aus der kurdischen Bewegung und nicht aus der Klimagerechtigkeitsbewegung kommt. Was würdet ihr sagen, sind Anknüpfungspunkte zwischen den beiden Bewegungen? Was kann sich die Klimagerechtigkeitsbewegung bei der kurdischen Bewegung abschauen? Sie hat sich ja schon viel ganz viel abgeguckt. Also Ercan hat ja schon das Urban Gardening in Kamischloh gezeigt. Also das heißt, es gibt natürlich eine sehr starke Beobachtung auch von den Klimakämpfen, die stattfinden. Die werden auch als Beispiel genommen. Das sind auch Diskussionsprozesse, die beobachtet werden und die eben auch von denjenigen, die gerade diese Brücke schlagen, auch dort vor Ort reingetragen werden. Ich denke, man kann aber auch andersrum die Brücke nochmal verstärken, einfach nochmal viel mehr zu gucken, was bedeutet eigentlich diese Lebensweise, wie wir hier leben, eben auch für die Völker in anderen Ländern, sei es dieser Wahnsinnskrieg, der dort stattfindet um das Öl, ist ja auch unserem Verbrauchssystem geschuldet. Sei es Militarisierung, also der Verkauf der ganzen Waffen, die halt aus Deutschland stattfinden, dann eben auch einfach diese ganzen Wirtschaftsinteressen an Wasser, an den anderen Bereichen, die halt dort natürlich einen sehr starken Einfluss haben. Das heißt, ich denke, Klimaschutz, Kämpfe um Ökologie müssten eigentlich noch viel weiter gedacht werden und müssten halt vor allen Dingen auch noch mal viel stärker mit einer Machtanalyse verknüpft werden. Das findet zwar statt, also gibt ja auch spannende Diskussionen darum, aber ich denke, es sollte halt noch viel umfangreicher sein. Und also gerade wenn man sozusagen diese, was Linda erwähnt hat mit den Clubs und der Mate und so weiter. Ich denke, was halt wichtig ist, ist, dass Menschen halt überall auf dieser Welt leben und dass unsere Kämpfe, je mehr wir sie halt miteinander verknüpfen, eben auch eine Perspektive für uns alle schaffen können. Und ich denke, es gibt sicherlich viele Grenzen, die einen, also oder viel begrenztes Wachstum im kapitalistischen Sinne, aber ich glaube, dass wir niemals den Wachstum von Solidarität und auch gemeinschaftlicher Demokratie setzen sollten und diese Ausweitungen eben nicht begrenzen sollten, sondern tagtäglich uns auf die Suche machen sollten nach einer gemeinsamen Utopie. Und die macht genau diese Vielfalt, die wir alle haben, eben auch aus. Die ganzen unterschiedlichen Ideen, die wir haben, macht sie eben aus. Und das, denke ich, ist halt was, wo wir einfach noch viel weiter zusammenrücken können und eben genau diesen Brückenschlag auch uns eigentlich gelingen sollte. Und ich denke, es wäre auch zum Beispiel spannend, wenn einfach eine Delegation vom Klimacamp mal nach Rojava fahren würde, die Kämpfe hier dort auch besprechen würde und damit eben auch es die Möglichkeit gibt, die ökologische Bewegung in Rojava eben über diese Diskussion zu stärken. Also so etwas wäre zum Beispiel auch klasse. Also auch wenn es das Embargo gibt und gerade mit Abschuss des letzten syrischen Flugzeuges es auch wieder Schwierigkeiten gibt, dorthin zu fahren. Aber es gibt auch immer mal wieder Möglichkeiten. Und ich denke, das wäre zum Beispiel einfach gelebte Solidarität, gemeinsame Diskussion und auf jeden Fall ein wichtiger Schritt auch. Dankeschön. Wurde alles gesagt? Erjan, vorläufiges Schlusswort? Vergleich ist ja immer schwierig. Ich würde nicht so sehr unbedingt auf das Äußere von Rojava schauen. Das Äußere heißt die Struktur, die da geschaffen wurde, die politische Struktur. Denn die Bedingungen sind ja, die äußeren Einflussfaktoren, Bedingungen sind ja ganz schön teilweise sehr anders. Der Staat ist dort vertrieben worden, es gibt Krieg, es ist weniger Kapitalismus, die Widersprüche sind hier. Die gesellschaftlichen, innerlichen Widersprüche sind hier viel geringer als dort. Dass die Äußeren, wenn man das Äußere betrachtet, ist es ganz schön, also vieles anders. Aber was wichtig ist, denke ich, was man vom Rojava und demokratischen Konföderalismus, was interessant ist, ist die Idee, die verschiedenen Gesellschaftsbereiche und Bewegungen, Kämpfe zu verbinden. Es kann in einer verschiedenen Form sein, Netzwerk, Koalition und wie auch immer. Das würde vielleicht hier heißen, könnte heißen, dass die verschiedenen Linken der Bewegung in einer Stadt, in einer Region besseres Koordinierung anstreben sollten. Nicht so sehr diese Diversifizierung, Aufteilung. Der Kapitalismus hat uns doch schon so sehr auf uns eingewirkt, dass wir auch uns nochmal geteilt haben. Die Gesellschaft ist ja schließlich doch eine Gesellschaft. Das heißt, die Interaktionen sind sehr stark. Da müssen vor allem die linken und fortschrittlichen Kräfte mal überlegen, also die verschiedenen Gruppen, was können wir zusammen machen. Also nicht punktuell, nicht jetzt nur zum G20 zum Beispiel, ein bisschen auch darüber hinaus. Und das ist natürlich zweifellos schwierig, und also nicht nur für Deutschland, viele, viele Länder in dieser Welt. Aber es gibt ja auch positive Beispiele, auch über Kurdistan hinaus. Und da sehen wir, dass halt dann eine Gesellschaft doch auch eine Kraft entwickeln kann und Menschen wieder Mut schöpfen können. Ein weiterer Punkt ist, Kurdistan und vor allem Rojava ist nochmal ein Beispiel dafür, dass Demokratie anders funktionieren kann, dass es ein gelebtes Beispiel ist, in dem zu gewissen Bereichen oder insgesamt die verschiedenen oder alle Akteure in einer Gesellschaft zusammenkommen und in einer Struktur gemeinsam entscheiden, dass nicht ein Teil ausgeschlossen wird. So ist es für eine Gruppe, vor allem für die Reicheren, schwierig oder unmöglich, über die anderen Dominanz zu entwickeln. Also wenn das der demokratische Rahmen ist, dann ist das viel schwieriger, dann ist ein Ausgleich mittelfristig möglicher, das denke ich. Die Entscheidungen in der Gesellschaft nicht auf wenige Menschen begrenzen, auf Gewählte, sondern auf einem verteilen in der Gesellschaft. Das ist nochmal ein Beispiel. Okay. Das nehmen wir auf jeden Fall mit, dass wir versuchen, uns noch massenhafter demokratisch zu organisieren. Genau, jetzt gibt es gleich noch einen kurzen Werbeblock und dann wäre sozusagen der Podiumspart vorbei und dann sind alle dran. Na, ich würde euch jetzt nur noch einmal ganz kurz sagen, was ihr jetzt machen könnt, um den demokratischen Konföderalismus in Ende Gelände noch besser zu verankern. Also das Klimacamp ist halt dieses Jahr im Rheinland vom 19. bis zum 29. August. Und Ende Gelände findet dann ab dem 24. August statt. Es gibt noch so wundervolle Flyer dort auf dem Tisch, die ihr euch auch mitnehmen könnt, und Sticker. Unter anderem auch den Sticker Digger, bagger mich nicht an. Genau, und es wird auf jeden Fall auch eine organisierte Anreise aus Berlin dorthin geben, also Busse. Könnt ihr einfach sozusagen die Augen davon aufhalten. Und eben, das ist nochmal wichtig zu sagen, Ende Gelände ist halt Teil von einem Flächenkonzept. Also es wird eine Fahrraddemo geben, es wird eine Menschenkette geben, es wird unterschiedliche Aktionsformen geben, eben vom 24. bis 29. August im Rheinland und Kleingruppenaktionen und so ein breites Spektrum eben der Klimagerechtigkeitsbewegung, was da tätig wird. Genau, und ich werden sich Leute noch darauf sozusagen vorbereiten wollen oder auch schon jetzt noch Last Minute auf G20, organisieren wir von Ende Gelände Berlin aus am 1. Juli, also nächste Woche Samstag, ein Aktionstraining. Da steht auch auf Flyern, die da vorne auf dem Tisch liegen. Und am 2. Juli, am Sonntag, nochmal ein spezielles Training, wo wir so rechtliche Fragen und auch Fragen von Erster Hilfe in Aktionen besprechen. Genau, und generell, wenn Leute jetzt irgendwie Lust haben, sich demokratisch zu organisieren, könnt ihr jeden zweiten und vierten Mittwoch in die K9 kommen. Um 19 Uhr treffen wir uns von Ende Gelände Berlin, zum Beispiel nächste Woche Mittwoch. Und wir können auch noch ein kurzes Video gucken, während ihr über eure Fragen nachdenkt, die ihr an das Podium habt. Genau. Ja, genau. Erstmal vielen Dank. Genau, vielen Dank an die Gäste. Wir gucken jetzt uns noch so ein Video an, anscheinend. Genau, wir würden jetzt so eine kurze Pause von 3 bis 5 Minuten machen, dass ihr euch ein Limo holen könnt, mal kurz rausgehen könnt oder einfach mit euren Nachbarn quatschen könnt, was das hier war, was ihr für Fragen habt, was ihr gut oder was ihr schlecht fandet. Und dann würden wir nochmal alle, die da noch Energie haben, zusammenkommen und wahrscheinlich habt ihr ganz viele Fragen, die ihr unseren Referentinnen stellen wollt. Jetzt funktioniert der Ton nicht. Okay. Okay, jetzt geht's weiter. Genau, wir würden bis 8:15 machen und dann können natürlich alle Leute, die bleiben wollen, noch Limo trinken und so, aber das offizielle Programm wäre dann vorbei. Genau, also ich würde es jetzt so machen, dass sich einfach Leute melden, vielleicht irgendjemand ein Mikrofon durch die Gegend trägt, das macht Michael, und wir dann so ein paar Fragen sammeln. Genau, also alle Fragen sozusagen, Verständnisfragen, inhaltlich Fragen, gerne auch Kommentare, aber da wäre es sehr schön, wenn die nicht zu Co-Referaten ausarten, sondern kurz und pointiert ist die Kunst. Genau, wer hätte denn alles eine Frage? Okay, dann vielleicht erst so drei und ich merke mir die, die nicht rankommen. Ja, erstmal vielen Dank für den Input und ich habe zwei Fragen. Die eine bezieht sich auf das Erdöl. Und zwar habe ich das so verstanden, dass die Öleinnahmen zurzeit wichtig sind angesichts der Kriegssituation. Und ich wollte fragen, wie wird es in Rojava diskutiert, was passiert, wenn es keinen Krieg mehr gibt, wenn die ökonomische Situation auch stabiler wird? Wollt ihr das dann im Boden lassen oder soll es weiterhin gefördert werden? Weil in Lateinamerika zum Beispiel gibt es sehr viele Beispiele, wo es gerade mit dem Argument genutzt wird, dass daraus Sozialprogramme bezahlt werden. Also würde mich einfach interessieren, was der Diskussionsstand ist. Und die zweite Frage bezieht sich auf die Frauenbewegung. Und zwar frage ich mich, wenn jetzt so von den kurdischen Frauen und der Frauenbewegung gesprochen wird, ob da darunter auch differenziert wird, weil ich mir so denke, also Frauen sind ja auch nicht alle gleich und also genau, wie das verhandelt wird, vielleicht eher aus so einer queeren Perspektive und ob diese Arbeitsteilung oder weil irgendwie, ich habe das Argument so verstanden, dass Frauen eine besondere Rolle einnehmen können aufgrund ihres historischen Bewusstseins, aber ich habe auch immer so eine biologische Argumentation daraus gehört, dass sie es irgendwie besser können und genau, das also wird das auch kritisch diskutiert und wird auch die Arbeitsteilung da also in Frage gestellt, warum Frauen da vielleicht mehr Verständnis haben für alternative Praxen, ob sich das diese Arbeitsteilung aber grundsätzlich verändern soll. Okay, ich würde sagen, wir nehmen noch zwei Fragen dran, dann machen wir so eine Runde, können sich nochmal alle melden, die sich gerade gemeldet haben. Dann, okay, da sind so recht viele Fragen. Okay. Nehmen wir mal zwei dran und merken wir die Leute. Ja, ich habe auch zwei Fragen. Zum einen auch nochmal zu diesem Frauenthema. Mich hat es teilweise erinnert an die, weiß nicht, ob das noch jemand hier kennt, auch diese Bielefelder Subsistenzperspektive um Maria Mies und andere. Es sind ja auch zwei Bücher von Maria Mies aus Köln jetzt wieder gerade neu erschienen. Und es würde mich einfach interessieren, ob, ja, was es da für Gemeinsamkeiten oder vielleicht auch Unterschiede gibt. Und zum anderen würde ich gerne noch ein bisschen konkreter hören, wie die Selbstorganisation, die Selbstverwaltung bei euch wirklich funktioniert. Also wie entscheidet ihr? Nach welchen Methoden? Wie ist das, wie gelingt euch das wirklich alle mitzunehmen? Also wir neigen ja eben doch dazu, mit uns irgendwie politisch ähnlichen Menschen zusammenzutun. Und schon da ist es ja brisant und schwierig genug, sich einig zu werden. Wie funktioniert das alle mitnehmen, wenn Leute vielleicht auch politisch unterschiedlich drauf sind? Wie geht ihr mit sowas um? Okay, dann war da hinten, genau, noch eine Meldung und dann machen wir. Geht das gleich, ja. Im Grunde kann ich bei dir auch gleich anschließen. Ich heiße Udo, ich bin aus der Anti-AKW-Bewegung jahrzehntelang groß geworden, sozialisiert worden. Erstmal danke für den Input. Es gibt ja ganz wenig Informationen, also wo man irgendwie mal so ein bisschen sich ein Bild machen kann. Also von daher wirklich danke, dass es so viele Informationen gab. Gleichwohl Frage, wenn es um das Gemeinsame geht, um den Aufbau von Gesellschaftsstrukturen, da ist jetzt von euch vom Podium mehrfach halt auch sich bezogen worden auf eine auf ein identitätsstiftendes Moment, was vorher lag. Das hast du als Historiker gesagt auch, und das ist von mehrfach genannt worden. Das ist mir jetzt ein bisschen dünn. Ich hake jetzt deswegen ein, weil wenn dieses gesellschaftliche Experiment funktionieren soll, dann müssen da arabische Menschen, dann müssen da die Jesiden, Christen zueinander finden, da müssen Kurden, Türken vermutlich auch noch zusammenfinden. Meine Frage ist, wo ist die gesellschaftliche Formation, wo sie ein gemeinschaftliches identitätsstiftendes Moment eigentlich herleitet? Aus der Neuzeit weiß ich halt nur, ist jetzt ein bisschen weiter südlich, Iran, Mossadegh. Das war eigentlich das Einzige, wo vielleicht mal eine sozialistische Perspektive auftauchte. Aber ihr habt euch ja bezogen, du hast es selbst bis zum Neolithikum zurückgegangen, bis zum Sumerern. Ich will gar nicht so weit zurückgehen. Also es reicht die Bronzezeit und frühe Eisenzeit. Durch buchstabiert ist es alles patriarchal. Wo ist da der Moment, wo sich da Ethnien, die da jetzt zusammenfinden müssen, im rätedemokratischen System, dass die sich da auf einen Nenner begeben können? Das ist eigentlich eine Kardinalfrage, finde ich. Die andere ist mit den Geschichten, dass es ganz viele unterschiedliche Interessen gibt. Kurden, Barzani ist jetzt gar nicht aufgeführt worden. Das ist jetzt aber nicht das Thema hier. Also ich will das Positive eigentlich auch erstmal ganz gerne haben. Danke. Genau, vielleicht noch eine letzte Frage. Ganz hinten auf dem Tisch gab es eine Meldung. Okay. Und die anderen hat sie. Okay, dann. Okay. Gut, dann genau, hier war. Genau, du, Petra. Ich wollte mich auch bedanken. Ich fand das sehr informativ. Und ich wollte was hinzufügen zu dem, was ihr so für Lehren, was wir da, das daraus für uns entsteht, da ansprechen. Und zwar finde ich das so die politische Solidarität mit dieser Bewegung. Da unsere Bundesregierung ist ja mit vorne dran, da bei der Unterstützung vom Erdogan-Regime, das ja ganz repressiv da vorgeht gegen die Kurden. Die haben ja jetzt in Deutschland ist PKK verboten und die sind jetzt dabei, ein Verbot dieser anderen, also PJD und JPG hier zu durchzusetzen durch dieses Verbot der Fahnen. Da war ja letztes Wochenende auch da eine Demonstration dagegen. Und ich finde das eine ganz wichtige Seite. Diese Bundesregierung, die rühmt sich denn immer als Kraft gegen IS, in Bündnis gegen IS. Aber die gehen ja politisch vor gegen die Kräfte, die am konsequentesten da auch gegen diese IS-Faschisten auch vorgegangen sind. Und da müssen wir wirklich die volle Solidarität entwickeln, weil auch diese Durchsetzung der ökologischen Ziele sehr eng verbunden ist, auch mit einer politischen Stärkung auch dieser Bewegungen. Okay, vielen Dank. Genau, jetzt würden wir so eine Runde auf dem Podium machen. Ihr beantwortet einfach alle Fragen, wo ihr den Eindruck habt, dass die euch gestellt wurden. Vielleicht noch drei organisatorische Punkte, das hatte ich gerade vergessen nochmal zu sagen. Genau, wer nicht aufgenommen werden will, sagt es einfach, es wird dann rausgeschnitten. Erstens, zweitens, da gibt es so sehr schlaue Bücher zum Thema. Genau, wer eins kaufen will, einfach an Michael wenden. Und der dritte Punkt, weil vorhin öfter die Frage kam, was ist mit den Links für die Leute, die sich nicht abfotografieren wollen oder so. Wir stellen die online nachher auf unseren Blog und genau in die Facebook-Veranstaltung. Uns wird sogar noch ergänzt ums Frauendorf. Genau. Willst du das kurz sagen? aradio.blogsport.de, also anarchistische Radio von Berlin. Genau, als, ja. Ja, zur ersten Frage, Öl und Öleinnahmen. Ja, in der Tat, die Öleinnahmen sind wichtig, nicht nur für den Krieg, sondern für die Gesellschaft insgesamt, für den Aufbau, Wiederaufbau. Momentan wird Öl nur gefördert für den Eigengebrauch, es wird nicht exportiert, es kann auch gerade nicht exportiert werden, also niemand will es. Perspektivisch gesehen wird gesagt, ja, wir wollen eigentlich das Öl nicht fördern, es soll im Boden bleiben. Diese Diskussion habe ich mitbekommen, ich habe mit einigen Menschen darüber gesprochen. Es wird gesagt, kurzfristig Dazu müssen wir natürlich die Alternativen wirklich angehen, aufbauen. Momentan wird es fürs Heizen benutzt, fürs Strom produzieren und alles für Maschinen und so weiter. Um das zu machen, müssen wir die Alternativen entwickeln. Und der Wille ist da. Momentan ist das alles sehr begrenzt. Es ist alternative Energien im Sinne von Sonne oder Wind wird da jetzt kaum benutzt. Es gibt eine neue Energiekooperative, die jetzt mit der es losgehen soll, aber die diskutiert erst nochmal, soll beginnen. Ich meine, das ist alles noch ein sehr langsamer Prozess. Jedoch möchte ich sagen, dass wenn das so geäußert ist, ich daran glaube, dass die es auch Schritt etappenweise voranbringen. Weltweit, also Gesellschaften, die vom Öl vor allem selbst Öl produzieren, da ist ja die Abhängigkeit vom Erdöl ja noch viel höher. Aber ich denke, die Revolution Rojava hat gezeigt, dass sie doch manchmal Unerwartetes oder scheinbar Unrealistisches doch realisieren kann. Zur gemeinsamen Identität stiften. Das haben wir jetzt nicht so hervorgehoben, jetzt in den wenigen Minuten, die wir hatten. Aber die Revolution von Rojava, die begann in Rojava, in den Gebieten, wo vor allem Kurden und Kurden leben. Aber Rojava ist wie Syrien auch kulturell gesehen sehr divers. In den meisten Gebieten von Rojava leben Araberinnen und Araber, Syriaks, Assyrer, sogenannte Assyrer oder Aramäer, die sich Suryuyu nennen, Armenier und so weiter. Also die Vielfalt ist da sehr hoch. Deshalb gab es ja auch im Laufe der Zeit der letzten Jahren bei der Entwicklung des politischen Modells drei Etappen, auf die gehe ich nicht ein, aber jedes Mal ist es so, dass noch mehr nicht-kurdische Akteure, Parteien, Organisationen mitmachen. Momentan haben wir das Projekt Demokratische Föderation Nordsyrien. Es umfließt die drei Kantonen von Rojava plus diese Region Minbij zwischen Aleppo und Kobani und jetzt kommt wahrscheinlich Raqqa hinzu und so weiter. Also vor allem Araberinnen und Araber. Das Projekt heißt Nordsyrien, nicht Rojava, weil es eben viel darüber hinausgeht. Keine dieser Identität ist die Hauptidentität dieser politischen Struktur. Darauf wird Wert gelegt. Es ist ein mehrsprachiges Projekt. Es ist ein Projekt, in dem die Beziehung zwischen den verschiedenen ethnischen und religiösen Gruppen neu diskutiert werden. Es wird das zusammen oder der politische Konstellation vor 2011 kritisiert, indem das syrische Regime die Angst gewisser Gruppen gegen andere ausgenutzt hat für die eigene Herrschaft. Der Nationalstaat wird abgelehnt. Es wird von der demokratischen Nation gesprochen. Das ist nochmal ein neuer Begriff, aber als Übergangsphase bis zum demokratischen Konföderalismus. Also den Begriff Nation nochmal neu besetzen. Abschließend will ich sagen, die Revolution von Rojava oder das politische Modell insgesamt dort, dieses Projekt, wird Erfolg haben, wenn mehr Kurdinnen und Kurden mitmachen, aber vor allem, wenn noch mehr Nicht-Kurdinnen und Kurden an diesem Projekt mitmachen. Nur dann hat es dauerhaft eine starke Chance. Sonst ist es nicht chancenlos, aber sonst ist es schwieriger. Ja, also zu den zu dem, was halt Identität ausmacht. Ich glaube, es ist vielleicht ganz klug, so ein bisschen aus der Praxis zu kommen oder noch auch ein bisschen aus der Praxis zu erzählen. ein großes Problem, also gerade jetzt zum Beispiel zu den unterschiedlichen feministischen Theorien, die es halt gibt, ist auch wieder ein Aspekt der Unterdrückung. Das heißt, es hat sehr lange in vielen Ländern nicht die Möglichkeit gegeben, die kurdische Sprache zu lesen und zu schreiben. Deswegen gibt es natürlich auch die Schwierigkeit, dass es viele Veröffentlichungen nicht in kurdischer Sprache gibt. Also dazu gehört zum Beispiel auch die Bücher von Maria Mies. Es wird aber trotzdem insgesamt in der kurdischen Frauenbewegung auch gelesen, also weil es halt türkische Freundinnen gibt, die dann die türkischen Bücher lesen, oder auch deutsche Freundinnen gibt, die zum Beispiel das dann zusammenfassen und auch teilen, also Bücher, die sie halt gut finden, toll finden, dann eben auch so teilen. Also so finden halt diese ganzen Diskussionsprozesse statt, dass jede, die einfach auch denkt, dass Dinge eingebracht werden sollen, sowohl theoretisch als auch von praktischen Ideen, eben mit eingebracht wird. Von dem, wie Entscheidungsprozesse aussehen, also es gibt ja, Michael hatte das vorhin schon ein bisschen beschrieben, es gibt halt, oder die Entscheidungsbasis für alles ist ja erstmal die Kommune, in der gibt es eben diese verschiedenen Kommissionen, das heißt Verteidigung, Bildung, Gesundheit, Ökonomie, künftig auch Ökologie. Das heißt, es gibt halt diese verschiedenen Kommissionen, und in diesen Kommissionen wird halt geguckt, okay, was ist das, was die Kommune jeweils braucht. Und es wird aber auch überregional diskutiert in diesen verschiedenen Kommissionen, zum Beispiel im Gesundheitsrat oder im Bildungsrat oder eben auch in diesen anderen Bereichen, um eben eine Reflexion, also sowohl die Reflexion zu haben, was wird auf lokaler Ebene benötigt, aber eben wie kann das auch insgesamt umgesetzt werden. Daraus sind ja zum Beispiel auch ist ja auch der Gesellschaftsvertrag entstanden, der auch ja in allen Gremien diskutiert worden ist. Und es wird sich halt sehr viel darüber Gedanken gemacht. Also da spielt zum Beispiel diese Diskussion davon, was ist denn eigentlich das Rollenbild eines freien Menschen oder einer freien Frau, ist dafür eine sehr wesentliche Basis oder ein es wird auch diskutiert, also so die unterschiedlichen Aspekte der Gender-Theorien, auch Judith Butler wird diskutiert, selbst wenn es die leider auch auf Kurdisch nicht gibt, also diese Themen, die werden alle diskutiert, wobei natürlich es schon eher ein klassisch-feudal geprägtes, also eine klassisch-feudal geprägte Rolleneinnahme in der traditionellen Gesellschaft gibt, könnte man mal so sagen. Also es ist halt eine eher feudale Gesellschaftsstruktur, die dort existiert. Die Städte sind nicht sehr groß, es hat halt Ackerbau, Viehzucht gegeben, es sind keine Metropolen, es sind keine großen Kulti-Orte im Sinne, wie wir das jetzt zum Beispiel hier in Berlin kennen. Es gibt aber, was einfach sehr spannend ist, es gibt eben die Selbstorganisierung von Frauen, sowohl von den arabischen Frauen mit in den Kommunen, wenn sie denn in dieser Nachbarschaft leben, von den Syriak-Frauen, wenn sie in dieser Nachbarschaft leben, je nachdem, wo das jeweils ist. Also in Kamischlu zum Beispiel ist die Gesellschaft sehr multiethnisch und auch multireligiös, und die Frauen nehmen dann eben in der jeweiligen Nachbarschaft ihren Platz mit ein. Es gibt aber dann eben auch nochmal sowas wie so nationale Räte, also von den arabischen Frauen, soweit ich weiß, noch nicht. Vielleicht kann, oder Ercan? Also die arabischen Frauen haben noch keinen eigenen Nationalrat. Die sind noch in den gesamten Strukturen, glaube ich, mit drin. Also im Laufe mit der Revolution hat sich eine Organisation der Araberinnen und Araber in Rojava herausgebildet, von den die dort gelebt haben, also, und die Teil von dem ganzen politischen Modell sind. ich habe jetzt nicht den Namen drauf jetzt gerade. Im Detail weiß ich nicht, wie diese genau organisiert sind. Mit denen habe ich ein Gespräch geführt, aber es war auf eher politischer Ebene. Okay, aber zum Beispiel die assyrischen, also die Syriac-Frauen haben halt ihren eigenen Rat, haben ihre eigenen Versammlungen, beschließen auch dann sozusagen als Gruppe mit, wie sie eben sich in den ganzen Prozess der Selbstverwaltung mit einbringen können. Und die kurdischen Frauen haben das eben auch. Also so wird das halt organisiert. Und diese Diskussionen sind eben auch wichtig, weil so das eben möglich ist, dass alle gesellschaftlichen Gruppen sich mit einbringen können in die Entscheidungsprozesse und es einfach auch viele Plattformen gibt, wo die unterschiedlichen Aspekte diskutiert werden. Und das sieht einfach so aus, dass wenn eben ein Treffen stattfindet, also ich habe zum Beispiel mehrfach an dem Treffen von Kamischlo teilgenommen, also vom Frauenrat von Kamischlo teilgenommen, wo dann alle Frauen aus den unterschiedlichen Arbeitsbereichen und unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen sich dran beteiligt haben. Und dann haben wir halt diskutiert, also was ist im Moment der aktuelle Stand der Arbeiten, der unterschiedlichen Organisationen, der Parteien, der Gruppen, der Kommunen was liegt an, was müssen wir besprechen, was sind Schwierigkeiten, wo gibt es eben Angriffe auf Frauen und wie kann das dann organisiert werden. Also so findet das halt ganz praktisch statt. Eine Sache hatte ich gerade noch. Ihr hattet noch eine Frage gestellt. Arbeitsteilung und Unterschiedlichkeit. Nee, es war was anderes. Also weil ich das nicht nach den Kategorien gemacht habe. Aber ach so, genau. Biologisch oder nicht biologisch. Also es gibt natürlich bestimmte biologische Voraussetzungen, die eine Geschlechterunterscheidung ausmachen. Das ist auch etwas, was diskutiert wird, also auch nicht nur in Männer und Frauen, sondern es wird auch insgesamt die verschiedenen Kategorien, die ja im Moment in der linken Bewegung auch diskutiert werden, besprochen. Die Frauen dort oder also die Menschen dort definieren sich derzeit hauptsächlich Männer und Frauen. Es gibt keine, die, also sei denn, auch da gibt es Neuerungen. Ich weiß, in Ahmed gibt es zum Beispiel, ist das nochmal anders, weil die Zusammenarbeit mit den LGBT-Bewegungen sehr stark ist. Aber da ist es halt so, dass da keine eigenen Bewegungen entstanden sind bisher. Und es wird sehr viel sich Gedanken darüber gemacht, wie Männer- und Frauenrollen über Gefühle, über verschiedene gesellschaftliche Zurichtungen, über Kapitalismus, über unterschiedliche ideologische Konzepte entstanden sind. Und darüber findet eigentlich sowas wie so ein ständiger Reflexionsprozess statt. Grundlegend dafür sind die Bildungen. Also im Moment haben zum Beispiel alle Frauen, ob sie jetzt in der Stadtverwaltung arbeiten, ob sie selbst in den Bildungsinstitutionen arbeiten oder in anderen Einrichtungen arbeiten, haben die Möglichkeit gehabt, an Bildungen teilzunehmen, wo eben genau diese ganzen Dinge auch reflektiert werden, wo die internationalen Theorien sowie eben auch die Ideologie oder die Reflexion von Abdullah Öcalan miteinander diskutiert werden. Und so entstehen sehr viele Diskussionen darum. Aber es gibt natürlich eine sehr stark negative Besetzung, vor allen Dingen auch von Begriffszuschreibungen oder von Kategorisierungen von Frauen, vor allem also in der patriarchalen Denkweise. Da ist es eben so, dass für diejenigen, die sich als Frau definieren, das eben auch positiv umgewandelt werden kann. Also das heißt auch Eigenschaften, die, sei es biologisch oder von der Sozialisierung her Frauen auch haben oder ihnen zugeschrieben werden, dass die eben auch positiv ausgefüllt werden können. Also das heißt, viele Frauen haben sich dazu entschieden, Mütter zu werden und haben mit ihrer Mutterrolle auch nochmal einen ganz anderen Status in der Gesellschaft. Das heißt, sie versorgen Kinder, sie versorgen häufig die Familie, sie gucken auch, wie es der Nachbarschaft geht, auch wie es der größeren Familie geht. Viele Frauen pflegen ihre Verwandten, ihre Familienangehörigen, und da ist es natürlich so, dass diese Eigenschaft aber auch als sehr positiv bewertet werden können, weil es eben Eigenschaften sind, die nicht kapitalistisch sind. Sie rechnen die Dinge nicht auf, sondern sie entstehen aus einer Überzeugung heraus. Und das ist etwas, wovon, also was auch so diskutiert wird, wovon sich eben die Männer in Rojava auch viel abschneiden können, genau mit so einer nicht kapitalistischen Mentalität eben Beziehungen oder gesellschaftliche Aktivitäten durchzuführen und somit eben auch ihre eigene Rolle reflektieren können als Mann, also hin zu einem freien Mann. Das ist ein sehr schwieriger Prozess. Es wird viel diskutiert. Wir haben auf der einen Seite das total patriarchale System des IS. Wir haben irgendwie das Regime von Assad als Gesellschaften, die es bisher gegeben hat. Und dem entgegen wird halt jetzt dieser emanzipatorische Gesellschaftskonzept gesetzt. Also das heißt, es ist einfach anhaltende Diskussion. Insofern wird sich bemüht, das eben auch überall beizubringen. Für Arbeitsteilung zum Beispiel, auch in den Akademien findet genau das statt, dass eben Männern auch beigebracht wird, wie sie zum Beispiel solche Aufgaben übernehmen können. Aber das ist halt einfach ein Prozess, der noch anhält. Ja, also ich möchte auch was dazu hinzufügen. Es gibt ja einen ganz, ganz wichtigen, sagen, Leitsatz oder einen ganz wichtigen Ausspruch von Abdullah Öcalan, der sozusagen auch mal diese Gender-Herangehensweise auch vielleicht ein bisschen zum Ausdruck bringt, und das ist nämlich sozusagen auch was an die Männer, nämlich den Mann töten. Ja? Also es geht nicht darum sozusagen, dass ich mich jetzt umbringe oder so, sondern es geht eher darum, patriarchale Strukturen, das patriarchale Selbst, das männliche Selbst in sich sozusagen, also dieses in sich selbst zu töten und sozusagen sich selbst zu verändern, sich selbst zu entwickeln. Und das ist es. Also es ist nicht nur, es ist ein Bild sozusagen, wo du sagst, du verschiebst deine geschlechtliche Identität auf eine gewisse Art und Weise, weil damit auch gesellschaftlich Werte verordnet sind. Also ich denke, es ist ein sehr, sehr offenes Modell, gerade auch ein sehr offenes Modell für unterschiedliche Konzepte von Gender, von Vorstellungen. Es ist auf jeden Fall ein radikal antipatriarchales Modell, weil es sozusagen den Ansatz hat, ja, das Patriarchat hat eigentlich sozusagen über alles dieses, ja, man kann fast sagen, Eingeschlechtersystem drüber gestülpt. Was wir noch sagen können ist, oder was ich gerne noch hinzufügen würde, ist, Afrin hat seine ganze Stadtbeleuchtung schon auf Solarstrom umgestellt. Also die haben anscheinend eine riesen Kooperativgeschichte am Laufen. Allerdings ziemlich schwierig, weil man kann sich gar nicht vorstellen, also ich war mal da beim Fernsehen bei denen, und da haben die ja ganz viel, also in Kanton Cisre, und da haben die ja ganz viel Gerätschaften fürs Fernsehen, was man halt so braucht, um Fernsehen zu machen. Ne? Und wenn man dann fragt, ja, wie habt ihr die durchs Embargo gebracht? Ja, dann sagen die dir, auf unserem Rücken. Das heißt also, natürlich, in Afrin ist es nochmal viel, viel schärfer, weil natürlich da die Grenzen nochmal, da hat man dann die türkische Grenze, hat man südlich vor allem dann auch noch Jabhat al-Nusra oder ähnliche Verbände. Also es ist eine sehr, sehr schwierige Situation. Gut, dann würde ich gerne nochmal auf die Frage eingehen zu Problematiken, Entscheidungsfindung und Ähnliches. Und da muss man sagen, das ist ja, also demokratischer Konföderalismus ist kein Modell, das die Macht erobert und dann sozusagen Herrschaft installiert. Das heißt also, alle möglichen Modelle existieren gleichzeitig. Ja? In Rojava zum Beispiel, da haben wir natürlich die Situation, dass wir auf der einen Seite dieses Rätesystem haben mit Kommunen, mit eben 4000 Kommunen, die sich immer weiter erweitern, auch zum Beispiel in die Suryoye-Bereiche, also in die Gebiete von den christlichen Minderheiten rein und so weiter, die immer größer werden. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich auch Leute, die sagen, ja, wir wollen uns in Parteien organisieren und das ist unsere klassische Form der Organisierung oder unsere Vertretung oder in anderen Formen von Verbänden. Und natürlich werden die auch repräsentiert dann, können sich selbst repräsentieren. Also wir haben in Rojava sozusagen, man kann sagen, ein duales System, wo man sowohl auf der einen Seite eine Räteverwaltung hat, als auch eine parlamentarische Verwaltung, was aber interessanterweise nicht gegeneinander steht, sondern ineinander greift, also kooperiert. Und das ist eben etwas, was ich bis jetzt aus der Geschichte noch nicht so erlebt habe. Erlebt habe sowieso nicht, aber auch noch nicht gehört habe. Dann zur Identitätsfrage. Ja, also Rojava ist ein absolutes Mosaik von Identitäten. Der Mittlere Osten ist ein Mosaik von Identitäten. Und es wurden Nationalstaaten in dieser Region gegründet nach dem Modell des Französischen und nach dem Modell des deutschen Nationalismus. Da wurden genau diese Homogenisierungsideologien drüber gezogen. Da wurde gesagt, ja, wir haben jetzt die Syrisch-Arabische Republik und wir haben jetzt den türkischen Staat und die Menschen, die dort leben, vor allem in der Türkei noch mal extremer, die sind alle Türken. Und natürlich hatte man in Syrien auch diese Situation von einer Hauptidentität und die anderen Identitäten sind ein Stück weit runtergefallen beziehungsweise wurden gegeneinander ausgespielt. Traditionell haben wir im Mittleren Osten eben auch noch die Situation und das ist auch das Problem mit dem identifizierenden Moment. Wir haben ja eine Ausspielung von den unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen, da können wir auch bis Sumer zurückgehen, wenn wir wollen. Und alleine, wenn ihr euch auf einen Platz in der Stadt Derik stellt, in Al-Malikiya, im Kanton Cizre, im christlichen Viertel und euch einmal um euch selbst dreht, werdet ihr vier christliche Kirchen von vier verschiedenen Konfessionen finden und dann könnt ihr sagen, okay, wir haben hier die armenische Kirche, die wurde früher eher dann sozusagen von Russland unterstützt. Dann haben wir hier die maronitische Kirche, die wurde eher von Frankreich unterstützt. Ja? Und da merkt man schon, wie die Konfessionen gegeneinander ausgespielt werden. Und das Modell oder die Alternative ist eben zu sagen, ja, jede Identität oder jeder, der sich auch selbst als eine Identität definiert, hat seinen und ihren Platz in der Selbstverwaltung und seine oder ihre Repräsentation auch in der Selbstverwaltung. Das heißt also, wenn ihr zum Beispiel euch eine Kommune anschaut und das ist eine Kommune, in der Araberinnen und Araber und Kurdinnen und Kurden leben, dann ist es ganz klar, dass der Vorsitz von der Kommune auf jeden Fall dann auch eine Araberin oder ein Araber ist. Serekaniye, die Stadt zum Beispiel, Ras Al Ain. Dort ist es so, dass man zwei Co-Bürgermeister hat, eine arabische Frau und einen kurdischen Mann. Und das ist eben sozusagen die Struktur, wie man dann auch versucht, Repräsentation oder Selbstrepräsentation von allen gesellschaftlichen Gruppen zu schaffen. Moment, Ur hatte noch was gefragt, aber ich glaube, das hatte ich beantwortet. Ja. Noch zwei Sätze? Ich würde vielleicht noch was ergänzen. Vielleicht fällt es hier dann ja auch wieder. Ja, wir machen noch eine zweite Fragerunde. Aber also, weil es ja darum ging, dass sozusagen so viele unterschiedliche Überzeugungen auch vor Ort vorhanden sind. Also es ging ja auch so ein bisschen in diese Banzani-Richtung. Also was halt wichtig ist, ist glaube ich, dass in Rojava ganz viel geguckt wird, was sind denn die gemeinsamen Ziele? Und das ist die Grundlage für alles in Rojava. Und die Organisierung danach entwickelt sich halt Schritt für Schritt. Also das sieht man zum Beispiel sowohl an der Entwicklung von den Gerichten, als eben auch wieder an den Gesetzen. Also früher hat es zum Beispiel ein klassisches, also relativ klassisches Gerichtssystem gegeben. Jetzt gibt es aber in den Kommunen, die Kommission, die wir vergessen haben, wir können die übersetzen mit Konflikt- und Friedenslösungskommission, also wo eben vieles auch auf lokaler Ebene gelöst wird. Eine Sache, die sehr spannend war, als die Frauengesetze beschlossen worden sind vom Rat, war ich selber noch in Rojava, Und dann kam der Minister für Geistliches zu uns, der auch Melle ist. Und man merkte, so 3 Wochen lang drückte er sich um die ganzen Frauenorganisationen herum, weil er nicht wusste, wie er der Bevölkerung beibringen, also oder auch den anderen islamischen Geistlichen beibringen sollte, aber eben auch der Bevölkerung beibringen sollte, wie jetzt diese Frauengesetze organisiert sind, also wie keine Heiraten unter 18, keine Zwangsehen und so weiter und so weiter, also sehr modernes Konzept. Und er hat sich sozusagen die Argumentation bei der Frauenbewegung geholt, weil die natürlich im praktischen Alltag tagtäglich diese patriarchalen Auseinandersetzungen führen, um sie dann eben auch in die eigene Community eben einzubringen. Also so funktioniert eben auch dieses Miteinander auf gegenseitiger Wertschätzung. Okay, wunderbar. Jetzt machen wir noch eine zweite Fragerunde. Mehr passt nicht, aber genau, hier vorne war eine Frage. Genau, ich habe mir die sich vorhin gemeldet haben, aufgeschrieben. Für mehr ist leider keine Zeit. Genau, ganz hier vorne in der ersten Reihe. Na gut, so. Du warst, ist egal. Genau, ihr wart beide drauf. Okay. Ja, danke. Ja, Klaus Freudigmann, ich bin natürlich sehr dafür, dass wir auf gleicher Augenhöhe diskutieren. Ich bin solidarisch seit vielen Jahren mit dem kurdischen Befreiungskampf. Und ich finde es auch ganz wichtig, dass hier das PKK-Verbot aufgehoben wird. Die PKK ist keine Terrororganisation, es ist eine Freiheitsbewegung. Ich bin auch solidarisch mit dem demokratischen, emanzipatorischen, mit der Gesellschaft, die sich entwickelt in Nordsyrien, in Kobane, in Rojava, in den vielen anderen, in Afrin, in den vielen anderen Regionen, wie sich das entwickelt und es ist multiethnisch, also die vielen verschiedenen Ethnien arbeiten inzwischen zusammen. Ich möchte aber auch eine Feststellung machen, dieses Modell oder diese Gesellschaftsordnung ist hochgefährdet, das wissen wir. Es hat eine Ausstrahlung in ganz Nordafrika, wenn ich daran erinnern darf, an die demokratischen Aufstände in Nordafrika, die eigentlich im Kern alle weitgehend niedergeschlagen sind und ich finde, es hat nicht nur da eine Ausstrahlung, es hat eine weltweite Ausstrahlung. Als eine Entwicklung einer Befreiungsbewegung, das ist sehr wichtig, aber ich finde es auch wichtig, Schlüsse daraus zu ziehen, was können wir hier dafür tun. Es ist vorhin gesagt worden. Kannst du zum Punkt kommen? Die PED, also ich bin vergleiche Augenhöhe, weil ich beschäftige mich seit Jahren damit. Ich bin sehr solidarisch, ich finde es auch ganz wichtig, den ökologischen Aufbau. Es hat internationale Brigaden gegeben, die haben in Kobane ein Gesundheitszentrum aufgebaut und das soll auch als ökologisches Modell weitergeführt werden. Es gibt hier eine Initiative für den ökologischen Aufbau, auch in der Bundesrepublik. Die sammeln natürlich auch Geld. Es gibt gerade das Problem, dass zum Beispiel die Technik, die Solarpanels, die können ganz schlecht dahin gebracht werden. Also Barzani, der andere praktisch, das feudale System von Barzani, die boykottieren das, es ist sehr schwer, das dahin zu bringen. Es sind auch Delegationen, die darüber wollten, von Barzani aus dann an der Grenze gehindert worden. Ich finde es einfach wichtig, dass wir hier nochmal darüber diskutieren, wie kann die Solidarität hier aufgebaut werden. Denn es ist doch, diese fortschrittliche Entwicklung ist hochgefährdet. In Syrien arbeiten weltweit alle verschiedenen Imperialisten, Erdogan und so weiter, und sie haben Interesse, sich auch Syrien zu spalten, einzuverleiben und diese demokratische Revolution zu unterdrücken, zu erledigen. Also ja. Das finde ich ganz wichtig. Wie organisieren wir hier auch die Solidarität, ja, die internationale? Frage, das ist eine sehr wichtige Frage. Genau, ich glaube, wurde aufgenommen. Dann geht es hier vorne weiter. Hallo, ich bin Julia. Ich bin Landwirtin aus Brandenburg, hier im Rand von Berlin und in der Unterstützerinnengruppe von 15th Garden, Bustan Khemestash. Das ist das erste Ernährungssouveränitätsnetzwerk in Syrien für Syrien und all seine Menschen. Die Übersetzung ist so ein bisschen kompliziert, aber die ist uns sehr wichtig, weil der Name auch ausdrückt, dass es ein antisektiererisches Netzwerk ist. Wir arbeiten in ganz Syrien, überall. Ich mag mich erstmal bedanken bei euch. Also ich habe heute ganz viel nochmal dazugelernt und neue Fragen auch im Kopf. Auch vor allem bei dir, Ercan, weil du ganz gut, sehr knapp zusammengefasst hast, womit wir uns auch beschäftigen, was uns bekannt ist mit der Geschichte der Agrarpolitik in Syrien, die eben sehr zentralisiert ist, wie du das beschrieben hast. Und möchte hinzufügen, das betrifft oder hat alle Menschen in Syrien betroffen. Und gerade wenn wir Ökologie besprechen und Selbstbestimmung, also Ernährungssouveränität ist einfach ein Teil der Selbstbestimmung, ist das unglaublich wichtig, wie die Industrialisierung in, ich möchte noch das Wort Diktatur dazufügen zu der Zentralisierung, durchgesetzt wurde, die Industrialisierung der Landwirtschaft, wofür die Menschen gerade jetzt auch in dieser Krisensituation einen sehr, sehr hohen Preis zahlen. Ich habe aber so ein bisschen die Frage an euch oder wundere mich manchmal bei der Wortwahl. Also du hast, oder ein paar von euch haben immer wieder, also die Revolution in Rojava, du hast sogar noch gesagt, die Revolution, die 2011 begonnen hat. Meines Wissens nach gibt es eine Revolution in Syrien seit 2011. Und das Rojava, das Projekt Rojava, was so beeindruckend ist, ist ja auch in diesem Kontext, gab es diesen Freiraum. Und in anderen Orten in Syrien zahlen Menschen einen noch viel höheren Preis für den Krieg und die Gewalt, die ihnen zur Strafe angetan wird. Also das heißt, ich frag euch, warum diese Wortwahl, warum sozusagen die Revolution, die syrische Revolution so nicht erwähnt wird dabei. Und genau, wir arbeiten auch mit Menschen, also in dem Ernährungssouveränitätsnetzwerk, wir arbeiten mit vielen landwirtschaftlichen Projekten, Gartenprojekten, auch in Kobane und Kamischli, also auch in Rojava. Und ihr habt auch die PYD kurz erwähnt und dass sie die ökologischen Dinge besprechen. Was mich so ein bisschen, auch da habe ich eine Frage, wie ihr damit umgeht in der Gegend. Also meines Wissens nach gibt es keine, die Frage ist ja, ist es eine ökologische Revolution? Gibt es keine wirkliche ökologische Bewegung? Es ist keine ökologische Revolution, weder in ganz Syrien noch in Rojava bisher. Und gerade die PYD oder da die Selbstregierung spielt da oft eine sehr problematische Rolle. Also wir haben ihre Vertreter getroffen beim La Via Campesina Gründungstreffen für die MENA-Region, Weltregion. Da kamen zwei Männer als Vertreter von der Selbstregierung aus Rojava, die dann La Via Campesina um chemische Pflanzenschutzmittel und mineralische Düngemittel und so weiter gefragt haben, also gar kein Bewusstsein hatten dafür. Wir haben erlebt, dass Aktivistinnen, die eigene Projekte machen in Rojava, oft auch verhaftet werden, wenn sie nicht alle Erlaubnisse und so weiter einholen. Du hast vorhin auch Afrin erwähnt, also gerade auch in Afrin sind Aktivistinnen verhaftet worden und auch zum Militär, also seit anderthalb Jahren zwangsrekrutiert zum Militärdienst. Das hat auch Aktivistinnen betroffen, die ganz wichtig waren für ihre Communities, also die Landwirtschaftsprojekte gemacht haben, die aber auch soziale Zentren und so weiter gemacht haben. Genau, und gerade bei der Frage mit der Ökologie, die stellen wir uns auch immer wieder selber, also erleben wir auch in anderen Orten von Syrien, dass die alten Agraringenieure ja auch die alte Schule gelernt haben, also die auf Industrialisierung setzt, so. Und dass das dann gerade in den revolutionären Bewegungen die jüngere Generation ist, die das dann mit der älteren Generation auch ausficht und auskämpft. Also ich möchte das gar nicht, die Kritik jetzt nur auf die Gegend von Rojava, das erleben wir überall. Das wurde mir aber sozusagen hier zu wenig, also wenn wir das diskutieren, ist es eine ökologische Revolution. Also gerade die doch existierenden Hierarchien erleben wir in unserer Arbeit auch in Rojava als eher problematisch und leider eben nicht in den leeren Öcalans, sondern eben leider in den leeren, die eher antiökologisch sind. Und damit darum ringen auch Leute, also die wir kennen in den kurdischen Gebieten. Genau, das wären so meine Hauptfragen an euch, weil das sonst zu einfach und zu schön klingt, aber vor allem, ich möchte wirklich auf diese Frage, warum leugnet ihr den Rest Syriens? In dem, was ihr sagt. Es war noch eine Frau mit der gelben Strickweste. Genau, es gibt ganz viel Infomaterial auf dem Tisch. Genau, du hattest noch eine Frage. Nee, da vorne hat sich geklärt. Genau, da hinten mit dem hellblauen T-Shirt. Und dann würde ich sagen, machen wir noch eine Abschlussrunde hier auf dem Podium. Gas wird doch auch gewonnen, oder? Darüber. Also neben Öl auch Gas oder, also soweit ich weiß, wird auch Gas irgendwie aus der Erde geholt in Rojava. Einmal das und dann würde ich über das Frauendorf würde ich gern mehr wissen. Danke. Okay, Okay, dann würde ich sagen, machen wir jetzt noch eine letzte Runde. Es wird auch so ein bisschen düster und alle werden so ein bisschen müde. Also vielleicht fasst ihr euch kurz. Okay. Wenn wir hier von der Revolution von Rojava sprechen, schließen wir nicht aus, dass in den anderen Gebieten von Staat Syrien es auch eine revolutionäre Bewegung gibt. Das war jetzt nicht angedacht oder anvisiert. Und ich denke, vor allem am Anfang gab es ein starkes revolutionäres Moment in Syrien, in vielen Gebieten, was leider jetzt schwächer ist und unterdrückt wird, wie du es beschrieben hast. Die Revolution von Rojava entstand im ganzen Aufstand in Syrien und im breiten Kontext in diesem Gebiet. Und ich denke, es ist auch eine Fortführung der revolutionären Idee, die Anfang 2011 entstand. Die steht nicht im Widerspruch zu den anderen und das schließt es nicht aus. Und viele Menschen in Nordsyrien, die am Anfang jetzt nicht bei der Bewegung in Rojava mitgemacht haben, sondern in anderen Bewegungen, haben sich ja auch im Laufe der Zeit politisch oder militärisch ja auch den Kräften angeschlossen oder den Strukturen. Zu den zwei, die bei der Gründung von MENA, beim Gründungskongress von La Via Campesina dabei waren. Von dem Fall habe ich gehört, als ich da war, wurde das heftig kritisiert von der Frauenbewegung und es gibt ja noch einen Frauenwirtschaftsbereichzweig innerhalb der Wirtschaft, aber auch Menschen, die in der Wirtschaftsbewegung sind. Das wurde sehr heftig kritisiert und die haben diskutiert, dass das sehr schlechten Eindruck hinterlassen hat. Da gibt es diese Selbstkritik, die wurde jetzt nicht öffentlich gemacht. Und gerade bemühen wir uns gerade, dass es gibt ja das nächste Treffen, glaube ich, im nächsten Monat in Baskenland. Da werden auch ein, zwei Leute von uns auch hingehen und MSD in Brasilien hat jetzt irgend so ein großes Treffen oder Bildungsseminar und da gehen auch zwei Leute aus Rojava hin. Zu den chemischen Düngungsmitteln, du hast es angeschnitten, es gibt so ein Verständnis von Landwirtschaft, was in Syrien über die Jahrzehnte gelehrt wurde, was immer noch unter den Landwirtschaftsingenieuren und dem technischen Personal sehr dominant ist. Ich habe auch persönlich an Versammlungen teilgenommen mit den Agraringenieuren und Bewässerungsingenieuren. Ich hatte auch selbst die Diskussion gehabt. Es ist so in den letzten einem Jahr vor allem ist da jetzt viel umzudenken. Aber wir müssen bedenken, dass dann so ein großer Mechanismus, der seit Jahrzehnten da ist, wichtig ist, dass dagegen jetzt angekämpft wird. Es gibt jetzt Projekte, wo das Saatgut, das vorhandene wenige lokale Saatgut gesammelt wurde. Wir haben aus Nordkurdistan, da gibt es jetzt Reproduktionsflächen in Rojava, wo Saatgut angepflanzt ist. Wir haben aus Nordkurdistan an den Grenzen ganz viel rübergeschickt. Also Freunde, die sich damit auskennen, wir haben in Nordkurdistan auch viel Samen gesammelt. Da gibt es ein Umdenken, also ein starkes Umdenken. Und diese chemischen Düngemittel, muss man so verstehen, dass dann, wie gesagt, ein System da ist, wenn die nicht da sind, da hast du keine Düngemittel und hast du viel, gut, dann geht die Produktion rüber. Ein Bild, das ist dann untergegangen, da hat man Düngemittel gesehen und das haben die selbst hergestellt und das ist weitgehend organisch-biologisch. Damit haben sie angefangen, ein Zentrum haben sie, das zweite bauen sie jetzt gerade auf. Das Umdenken ist da. Mit der Zwangseinziehung, also die drei Kantone von Rojava haben vor 3 Jahren, als der IS Mosul eingenommen hat, ein Gesetz verabschiedet und gesagt, dass jeder junge Mann soll, nicht Frauen, aber Mann soll bei der sowas wie einen Wehrdienst machen von 9 Monaten. Es hat zu einer gewissen Diskussion geführt. Die sagen wir es so, die vorher war es so, dass natürlich es Angriffe gab von Al-Qaida, von anderen reaktionären Kräften, IS. Die Hälfte der Bevölkerung hat das Land verteidigt, die Region, die andere Bevölkerung nicht. Und da gab es natürlich Diskussionen, gesagt haben, wir machen das, ihr nicht, aber wir leben alle zusammen hier. Und dadurch, dass der IS eben Mosul eingenommen hat, wurde die Situation sehr schwierig. Deshalb wurde so ein Gesetz beschlossen, was nicht gewünscht, eigentlich an sich grundsätzlich gewünscht war, aber dann gemacht wurde. Es gab in dem ersten ein Jahr natürlich Teile von Menschen, Jugendlichen, die das nicht wollten und dann auch dann abgeholt wurden. Aber inzwischen ist das gesellschaftlich weitgehend so akzeptiert, so wie ich es verstanden habe. Aber es ist natürlich immer so ein Thema. Wehrdienst. Es wurde auch gesagt, dass das für so eine Ausnahmesituation dienen soll. Denke ich auch. Zum Inhaft. Also 9 Monate ist das und die meisten von denen sind nicht an vorderster Front, das muss man auch noch sagen. Und sie können am Wochenende nach Hause gehen und so weiter. Die bekommen auch sowas wie einen Lohn, wenn man es jetzt so guckt. Ist das also gesellschaftlich, ich habe mir auch so diese Orte angesehen, wo eben diese Wehrdienstleistende sind. Und die meisten, die melden sich dann selbst irgendwann, wenn sie 18 oder so sind, an. Aber es kann natürlich, es gibt noch wenige, immer kleine Teile der Bevölkerung, die das ablehnt. Vor allem die, die mit dem politischen Projekt überhaupt nichts anfangen oder konträr sind. Ich lasse mir erstmal das Wort an die anderen. Naja, also es fehlt halt auch eine Perspektive noch auf dem Podium. Es gibt ja eigentlich, so wie es Frauenräte gibt, gibt es quasi die Jugendräte. Also das ist ja, diese Analyse wird ja eigentlich auch geteilt, sozusagen, dass zu lange in einem falschen System leben irgendwie auch so bestimmte Denkmuster hervorbringt. Und das ist ja, so wie ich das jetzt bisher verstanden habe, auch der Ansatz, dass die Jugend sich sozusagen auch nochmal organisiert und dann, also diese Jugendräte hat und dann dort mit geballten Kräften eben dann in die größeren Strukturen reingeht und eben versucht, so Sachen zu verändern. Genau, das ist vielleicht auch so ein bisschen Fehler der Orga, dass nicht noch eine Person davon aus dem, auf dem Podium sitzt, weil wir das relativ spontan organisiert haben. Aber es ist natürlich wichtig, das nochmal mitzudenken, dass es nicht nur Patriarchat irgendwie da wirkt, sondern auch alt gegen jung sozusagen und das auch wichtig ist. Nee, dafür haben wir sehr viel gekämpft. Die sind leider nicht, stand von denen leider niemand zur Verfügung, um das heute zu machen. Also sie hatte gesagt, von Rojava, also aus Rojava ist auch niemand auf dem Podium. Wir haben das bei allen Organisationen angefragt, also vor allen Dingen auch wir, weil wir das selber grundsätzlich nicht richtig finden. Und insofern haben wir konnten wir leider niemanden dazu motivieren, mit uns zu kommen. Das könnt ihr ja dann nachher untereinander klären. Ich denke nochmal, also gerade genau diese Kritikpunkte zeigt eben einfach nochmal, wie wichtig das ist, diese Revolution auch lebendig durchzuführen, also ergänzend zu dem, was Erjan gesagt hat. Je mehr Kritik kommt, desto besser kann sich diese Revolution entwickeln. Es gibt ganz viele Kritikpunkte natürlich. Es ist eine Praxis, die dort durchgeführt wird, eine Praxis, die an tausend Ecken verbesserungswürdig ist. Und je mehr Kritik es eben für Rojava gibt, desto mehr Möglichkeiten gibt es eben einfach auch dort für die Revolution, sich zu verbessern. Und wir haben jetzt erstmal den Titel hier natürlich, Rojava, eine ökologische Revolution. Der ökologische Aspekt von dieser Revolution ist im Moment sicherlich noch der, der am wenigsten weit entwickelt ist in dieser Revolution, auch wenn er einer der Grundsäulen ist dort vor Ort. Aber ich denke, was halt spannend ist, ist tatsächlich einfach sozusagen dieses dass genau diese ganzen Ideen, Kritiken, Beobachtungen eben dort mit einfließen müssen, damit es eine Revolution ist, die tatsächlich diesen internationalistischen Charakter hat und genau auch diese Kraft öffnen kann, wie sie ja bei uns allen auch eine große Hoffnung eröffnet. Die Grundlage dafür war natürlich der arabische Frühling, das stimmt. Also das normalerweise machen wir oft Veranstaltungen, das ist eigentlich immer das Erste, was wir sagen. Heute haben wir mal von der Theorie angefangen, dafür müssen wir uns entschuldigen. Aber ich denke, das sind halt einfach wirklich viele Aspekte, die einfach wichtig sind, um einfach, die Sachen werden halt einfach alle diskutiert und die Gesellschaft ist nicht einfach in dieser ganzen Vielfalt, also nur weil ich sage, ich bin ökologisch bewusst oder finde ökologische Revolution, feministische Revolution und auch geschlechterbefreite demokratische Revolution gut, merke ich aber trotzdem meinem eigenen Alltag ganz oft eben dennoch patriarchal, undemokratisches und unökologisches Handeln. Und nur wenn es halt Genossinnen gibt, die mir sagen, Mensch, da stimmt gerade was nicht, irgendwie da verhältst du dich eigentlich anders und nicht dem entsprechend, was du eigentlich behauptest von dir zu sein, nur dann gibt es für mich auch die Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln. Und diese Genossenschaftlichkeit braucht es eben für Rojava auf jeden Fall und eben damit jetzt auch für die Gebiete, die sich noch zusätzlich anschließen, das sind sowohl Mambic als auch Raqqa, also von Raqqa haben halt die Stämme gesagt, sie möchten dieses Modell eben auch für sich mit aufbauen und das ist eben einfach wichtig, dass es da viel internationale Solidarität dazu gibt. Ja, ich denke, man kann eine Revolution nicht als einen abgeschlossenen Prozess betrachtet. Deswegen ist die Frage, ist es jetzt eine ökologische Revolution oder ist es jetzt diese oder jene Form von Revolution? Wenn man das als Abschluss betrachten will, die jetzigen Zustände, kann man immer sagen, nein, es ist unvollständig. Aber es ist ein Prozess. Es ist ein Prozess der Veränderung, es ist ein Prozess der Wandelung. Also was die Freundin ja angesprochen hat zum Beispiel, ist auch Menschenrechtssituation in Rojava. Es ist auch ein Thema, was uns immer wieder umgetrieben hat, weil es natürlich viele, viele Berichte gibt von diesen oder jenen Übergriffen, Fällen von sogar bis hin zur Folter. Und wir sind da auch in die Gefängnisse reingegangen, wir haben Leute interviewt, wir haben sozusagen auch das offen angesprochen. Und das Interessante ist, dass wir häufig das Feedback gekriegt haben, ja, das Problem gibt es bei uns, aber wir sanktionieren das Problem und es gibt diese und diese und diese und jene Fälle und wenn ein Fall von Übergriffen und von Folter vorkommt, dann werden diese Leute ausgeschlossen, dann kriegen die Prozesse und so weiter. Und ich denke, das ist ein ganz entscheidender Punkt, wie so ein revolutionärer Prozess mit solchen Dingen umgeht. Denn stellt euch mal vor, klar, wenn man sagt, ja, auf die Frage, gibt's bei euch Folter, wird gesagt, klar, wir leben seit so und so vielen Jahren unter einer furchtbaren Diktatur. Wir haben nichts anderes erlebt und jetzt sollen wir auf einmal Sicherheitskräfte sein. Das Problem existiert definitiv so, aber eben, es wird damit umgegangen. Es wird damit zum Beispiel ganz aktiv umgegangen innerhalb der Sicherheitskräfte. Das ist halt permanent eigentlich alle zwei Wochen Versammlungen gibt, wo Menschenrechtsschulungen stattfinden. Es gibt Prinzipien von Kritik und Selbstkritik, gerade was solche Handlungen betrifft. Also eine ganz intensive Auseinandersetzung und eben auch eine Kontrolle der Sicherheitskräfte durch die Räte, wo halt auch ganz klar wird, gibt dann auch Konflikte. Zum Beispiel kommen dann die Sicherheitsräte, die Sicherheitskräfte zu einem Ort und die Leute sagen, ja, ihr müsst dorthin und diese Wohnung durchsuchen, weil da wurden zum Beispiel meinetwegen Lebensmittel gehortet und das geht nicht. Und die Sicherheitskräfte sagen, nee, das können wir nicht, wir haben keinen Befehl. Dann sagt die Kommune, also so einen Konflikt kenne ich zum Beispiel, dann sagt die Kommune, nee, wir sind doch die höchste Instanz, ihr habt das doch gar nicht zu entscheiden. Und solche Probleme müssen natürlich alle ausgehandelt werden. Und das ist eine Situation von Bewegung, von Veränderung. Jetzt wollte ich noch kurz was zum Schluss sagen. Jetzt habe ich wieder den Faden verloren. Mist. Also, was ich vielleicht sagen würde, was wir irgendwie daraus schließen können oder sowas, ist, oder was wir lernen können, also die Idee ist ja nicht, dass wir jetzt irgendwie hier alles genauso machen wie in Rojava oder dass wir sagen, das ist perfekt und genau so soll es überall auch passieren, sondern dass wir uns erstmal klar machen, es gibt die Möglichkeit, jenseits von Kapitalismus und Patriarchat uns selber was aufzubauen und Alternativen zu leben. Uns diese Utopie überhaupt erstmal wach zu halten, ist ja schon total wichtig. Und dann eben, wenn sich so eine Gelegenheit auftut, wenn auf einmal so ein kleiner Moment entsteht, wie das eben entstanden ist durch die Revolution in Syrien, dass wir dann anfangen, uns zu organisieren und mit dem zu arbeiten, quasi das, was wir dann haben und zu gucken mit den Leuten, mit denen wir dann zusammenleben, uns zu organisieren und dann eigene Lösungen zu finden und da halt immer alles wieder kritisch zu hinterfragen und zu gucken, dass wir das anders machen und immer besser machen und ja, auch selbstkritisch zu sein und nicht Öcalan und niemand anderen als in Stein gemeißeltes Idol oder Ideal für immer zu nehmen, sondern uns selber was aufzubauen. Aber was Rojava ja zeigt, ist, dass das überhaupt mal gehen kann. Das heißt nicht, dass es so gehen muss wie in Rojava, sondern dass wir diese Utopie wach halten und uns dann trauen, wenn sich die Gelegenheit auftut, uns das selber uns zu organisieren und da was auszuprobieren. Und das kann dann auch ganz anders aussehen, aber ja, uns überhaupt diesen Mut am Leben erhalten. Genau, eine Kleinigkeit. Genau, und es geht perspektivisch eben auch darum, auch gerade zu den Festnahmen zu sagen. Es geht perspektivisch wirklich auch, wird diskutiert, wie können wir eigentlich eine Gesellschaft ohne Knäste aufbauen. Ja? Das ist natürlich total utopisch in der Situation gerade in Rojava, wo ich auch oft angesprochen wurde, weil ja, ihr diskutiert es doch bei euch immer, Gesellschaft ohne Knäste, was machen wir denn jetzt mit den Leuten von Daesh oder weiß ich nicht was. Ja? Klar, aber es wird sozusagen versucht, eine andere Form von Justiz, gesellschaftlicher Justiz aufzubauen, die nach ganz anderen Paradigmen und mehr auf so einem Ausgleichsschema oder auf so einem Ausgleichsmodell eigentlich agiert. Das wäre jetzt eine Veranstaltung für sich, da jetzt nochmal drüber zu reden, aber nur um das mal anzureißen. Und was ich noch zum Schluss sagen möchte, ist, dass ich natürlich, dass man glaube ich, die Revolution in Rojava natürlich auch, wie Erjan auch schon gesagt hat, natürlich auch in ganz viele andere Gebiete mittlerweile ausstrahlt. Und wir haben das also auch nochmal eine ganz starke Rückkopplung natürlich nach Nordkurdistan, Türkei hatte. Und natürlich auch nach Süden, nach Syrien rein. Also das sehen wir natürlich auch dann in Raqqa oder in anderen Ortschaften oder in manchen drusischen Ortschaften und Ähnlichen. Also da gibt es natürlich auch Bewegungen in die Richtung. Und deswegen kann man diese Prozesse natürlich auch nur schwer voneinander getrennt sehen. Okay, genau. Also es genau, ich glaube, es gibt ganz viele Konflikte und Probleme, die alle noch ausdiskutiert werden sollten. Ich weiß nicht, wir schaffen das leider nicht mehr, wir sind schon weit über der Zeit. Es tut mir sehr leid, schön, dass ihr alle so lange da wart. Okay, aber ich glaube, vielleicht könnt ihr das bilateral klären. Ich glaube, es sind sehr viele Leute, die schon sehr müde sind. Eigentlich wollten wir vor einer halben Stunde fertig sein. Genau, es gibt noch die Möglichkeit, miteinander zu reden. Genau, die beste internationale Solidarität, also ich würde sagen, Rojava hat genau wie viele andere Leute in der Gegend, die für eine bessere Gesellschaft kämpfen, unsere Solidarität verdient. Die beste Solidarität ist immer, seine eigene Gesellschaft zu befreien. Deshalb würden wir euch einladen, nicht nur nach Syrien zu fahren, um dort den Leuten zu helfen, sondern im August ins Rheinland. Genau, da findet nämlich Ende Gelände statt. Ja, schön, dass ihr da wart. Es gibt ganz viel Infomaterial und wer noch Gesprächsbedarf hat, wir sind ja hier und wir können noch miteinander reden. Vielen Dank.